Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Oh, was für ein herrliches Wetter heute. Mensch, das war eine gute Idee, dass wir auf dem Keller sind. Oh. Ja, hier ist es schön kühl. Oh, ja, herrlich. Mhm. Oh, und ein schönes Plätzlein in der Sonne haben wir auch noch gekriegt. Oh, Mensch, schau, du, Schweinebraten gibt's mit Wörsching und Glöß. Mm. Ich glaube, da wäre mir mal ein Barmer, ne? Lecker. Dich dafür. Ja, darf man Zuschauer wie es, Rico. Guten Appetit. Dankeschön. Ja, Kai, der hat gesagt, geht aufs Klo, aber sah schon wieder 10 Minuten her. Wo bleibt denn der? Ich komme. Gut. Mensch, Kerl. Ja. Schön. Da ist aber, hab da schon am Moos mitbestellt. Ich war so frei. Oh, ah. Oh, schön kalt. Lecker. Sauber. Mensch, ist das herrlich. Und ich hab sogar noch was mitgebracht, Freunde. Ah, da, schaut her. Ja. Ich hab mir jetzt so ein Tablet gekauft. Und rein zufällig habe ich jetzt die Pott-Union-Seiten offen. Und schau da mal, wir haben Kommentare gekriegt zur letzten Folge. Ah ja? Es hat uns doch jemand zugehört. Ja, die kann man sich jetzt live ausschauen am Keller. Das ist nicht geil. Wow, 21. Ja. Sehr wundert. Eindruck. Siehst du mal. Tja, und dann hätte ich gesagt, lies halt gleich einmal das erste vor, was der Roland geschrieben hat. Und zwar, was hat er denn gemacht? Der hat uns einen netten Link geschickt zum Ubuntu User Wiki. Ja. Und zwar, da mit einer netten Übersicht, was es da für Aufnahmetools gibt zum Thema Screencast. Und muss ich gestehen, unter Linux habe jetzt selber noch nichts aufgenommen, aber da gibt es anscheinend auch eine nette Auswahl an Tools, ne? Ja, die Liste zeigt doch einiges. Ich brauche es auch nicht. Ich habe auch noch nie unter Linux Screencast aufgenommen. Aber auf der Liste, da ist doch einiges zu sehen. Ja, super. Aber man ja sagen muss, dass der Roland ja auch so der Linux-Mensch ist, ne? Und gleich drauf haben wir gleich nur einen Kommentar gekriegt vom Dr. Crazy, ne? Der wird das Linux wieder irgendwo gerochen haben. Und zwar war nämlich gleich der Hinweis, dass er eben dieses Simple Screen Record Maker Screencasting Tool für Linux nutzt. Auch unter Ubuntu, so wie es ausschaut. Oder Debian, ne? Und dass er damit auch sehr zufrieden ist. Und finde ich klasse. Man muss anscheinend auch nicht wirklich auch mal kein Geld ausgeben, ne, um dennoch eine große Auswahl zu haben an Tools. Obwohl ich sagen muss, nach der Sendung ist mir nur eingefallen, zum Beispiel, dass man auch, wenn man VisualBox oder VirtualBox einsetzt, das Tool bietet auch die Funktion an, Screencasts zu machen neuerdings. Das habe ich nochmal drauf gedacht, weil das ist so ein Feature, das ja braucht man ja so nicht bei der Virtualisierung. Aber das Tool bietet es auch an. Aha. Ja, werde ich vielleicht noch dann hier mit reinschreiben. Dr. Crazy war doch der gesagt hat, er findet die Sendung sehr gut, so wie er es erwartet hat. Ja, das freut uns doch. Ja? Das ist doch schön, ja. Also, freut uns sein Kompliment, dass es eine gute Sendung war, oder freut uns, dass seine Erwartungen so hoch sind? Was ist mit dir? Kai, was sagst du dazu? Ja, das freut uns. Vielleicht müssen wir ein paar Mal schlechte Folgen produzieren, also qualitativ, damit den Leuten, dass sie nicht von vornherein einfach gute Qualität erwarten. Sonst ist ja die ganze Arbeit, die wir machen, irgendwo für die Katze. Nicht? Ja, manches Mal einen Gang runterschalten. Na, das passt schon. Gab es sonst noch irgendwelche Kommentare? Habt ihr was gehört? Also gehört weiter, aber jetzt nichts. Nee, gehört habe ich auch. Bis auf eben, dass mir halt das eingefallen ist nochmal, dass es halt VirtualBox auch anbietet. Ich weiß nicht. Kai, hast du noch was gehört? Oh, schon wieder am Klo. Das gibt's nicht. Kerl. Hat er ja, gut. Probleme? Ich weiß nicht. Ich meine, man muss... nee, eigentlich denke ich mal nicht. Oh, du musst aber schnell wieder da flitzen. Zack, zack geht das. Ich hoffe, du hast dir den gewaschen. Na gut. Natürlich. So viel zu den Feedbacks der letzten Folge. Dann ist ja heute irgendwas auf Twitter rumgegangen, ne Kai? Ja, habe ich gelesen. Hier, der Tobi Bayer hat Probleme mit dem Plugin gehabt. Hier, wie heißt es? Askimet Plugin. Das hat ihm wohl die ganzen Kommentare zerschossen. Geschmarr, echt? Ja. Ihr setzt Askimet ein? Ja, ich auch. Also, ja, warum? Das Moment ist doch standardmäßig bei WordPress dabei. Das eine ist ja mal das Askimet-Plugin, aber wieso ist das ein Problem? Weil wenn so ein Plugin dir das WordPress zerschießt, dann spielst du einfach das Backup ein. Was ist das Problem? Ja, normalerweise würde man vor dem Updaten ja doch ein... Ja, normalerweise macht man ja vor jedem Update, egal was für ein Update, das ist erstmal ein Backup. Genau. Ja, eine Sicherung halt eben, genau. Und für das gibt's ja auch wieder Plugins. Aber das Thema Plugins allgemein, das ist interessant, ein recht, oder? Großes Feld. Ja. Ne? Also ich denke mir, wir können ja schon mal über diese Plugins reden, aber ich denke mir, es ist einfach auch wichtig zu wissen, weil ich stelle immer wieder fest, dass es viele Leute gibt, die schauen sich da in den Plugins um und alles, was so einigermaßen gut klingt, das laden sie sich rein. Ja. Und das finde ich doch einigermaßen gefährlich. Weil den Leuten ist irgendwo nicht klar, dass jeder Plugins schreiben kann. Und mit jedem meine ich wirklich jeden. Also weil gewisse Plugins, die sind absolut nutzlos. Gleichzeitig sind sie zum Teil auch gefährlich, weil sie nicht gepflegt werden, weil es kann PHP-Fehler drin haben, also nicht, ja, wo nachher den ganzen Block durchlässig machen. Und wenn ein Plugin nicht sauber gepflegt wird, ist es natürlich auch gefährlich, weil wenn es zum Beispiel ein WordPress-Update gibt und nachher ein Plugin drin ist, das nicht sauber funktioniert, ja, dann kann halt eben passieren, dass der ganze Block abstürzt. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, man sollte sich ganz genau überlegen, welche Plugins man installiert und wirklich braucht. Ich habe mal gehört, dass es auch vielleicht sein kann, wenn man sich jetzt mal das Plugin X installiert und das dann eben nicht mehr gepflegt wird, beziehungsweise, dass es da auch böse Plugins gibt, dass man dann ruckzuck hier mal einen Block übernehmen kann oder als Spam-Schleuder missbrauchen kann, ne? Echt? Ja klar, wenn du jetzt böse sein willst und einfach möglichst irgendwelche komischen Links verbreiten willst, dann schreibst du doch am einfachsten ein Plugin, das möglichst gut klingt, wirfst das rein, machst ein bisschen Werbung drumherum und so weiter, dass das möglichst viele runterladen und ausprobieren und dann bist du überall drin. Ist ja kein Problem. Und solche Plugins gibt's. Also Augen auf beim Plugin-Download. Ja. Also grundsätzlich, wenn man dort bei WordPress.org reingeht, da sieht man ja die Plugins und man sieht dort immer auch mal einerseits, was ist das für ein Programmierer? Da würde ich mal grundsätzlich nachschauen, hat der schon anderes programmiert? Und gleichzeitig würde ich auch schauen, die Kommentare und die mal ein bisschen durchlesen. Und wenn es dort also nicht mindestens 20, 30 Kommentare drin hat, die positiv sind, würde ich sehr vorsichtig sein mit so einem Plugin. Wie ist es? Also jetzt mal angenommen, wir gucken uns mal als Beispiel den Apple Store oder den Play Store an. Müssen solche Plugins auch durch irgendeine Prüfung oder kann die einfach jeder raushauen? Die kann jeder raushauen. Okay. Wo sich natürlich so eine Prüfung anbieten würde, ne? Bei manchen Dingen dann. Weil es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, die Prüfung findet ja eben genau durch diese Kommentare etc. statt. Okay. Und es gab schon, dass Plugins rausgeschmissen wurden, das gab es schon. Aber wenn natürlich etwas Neues drin ist, und es gibt so viel, dass das natürlich schon jemand festgestellt hat, dass das ein schlechtes Plugin ist, kann absolut passieren. Und darum würde ich ja mal nachschauen, wie viel Mal wurde das schon runtergeladen, wie alt ist dieses Plugin, wurde schon mehrfach geupdatet. Und etwas, das ganz frisch ist und noch nie runtergeladen ist oder erst 10, 20 Mal runtergeladen ist und es gibt noch keine Kommentare. Und wenn ich nicht genau weiß, wenn ich es nicht selbst kontrollieren kann, würde ich so ein Plugin nicht installieren. Und sehr spannend finde ich auch, was ich auch immer sehe, dass Leute, und das ist mir auch schon selbst passiert, man sieht ein schönes Plugin und installiert das, stellt dann fest, dass die Beschreibung schöner war als die wirkliche Funktion. Ja, das kenne ich. wirft es wieder raus und stellt aber dann trotzdem fest, dass der ganze Block, also die ganze Blockseite stinke langsam ist, immer noch. Mhm. Weil bei der Deinstallation wurde nicht alles entfernt. Oder es gab Eingriffe in die Datenbank, die halt, naja, nicht so gut waren. Und das ist natürlich gefährlich. Ich würde grundsätzlich jedem empfehlen, der öfters Plugins anschaut, unbedingt eine Testinstallation aufzusetzen und die dort das Plugin zuerst ausprobieren und nur dort auszuprobieren. Und erst, wenn er total überzeugt ist, doch, das ist richtig, dann das auf dem Live-Server auch zu installieren. Oder halt, wie gesagt, vor jeder Installation Backup einmal meiner Daten und Backup der Datenbank. Ne? Das sowieso. Also ein System, das nicht dauernd gebackupt wird, also das geht sowieso nicht. Oder? Sehr gut. Das ja, gehen wir mal so die wichtigsten Plugins durch, die wir einsetzen. Jo, finde ich gut. Ja. Ja. Also vielleicht gerade mal bei dem Thema, wo wir jetzt sehen, so Administration und Sicherheit, das sind ja so diese Plugins, die man eigentlich noch gerne einsetzt. Also ich habe lang herumgeschaut nach Backup-Plugins, weil, ja klar, man kann natürlich auch das WordPress so backuppen, von Hand. Aber eben, ich bin ja auch ein fauler Hund. Ja. Es ist viel einfacher, ein Plugin haben, das Knopfdruck und dann macht das oder dass das sogar automatisch macht. Und umso größer das ein Block ist, umso wichtiger finde ich, dass es eben regelmäßig gemacht wird. Weil, wenn jemand so ein Ding mal abstürzt, dann hat man ja zwar vielleicht noch irgendwo ein wochenaltes Backup, das man wieder zurückspielen kann, aber die Kommentare, die natürlich in der Zwischenzeit reingekommen sind, die sind dann unter Umständen weg. Das scheint ja Tobi passiert zu sein. Schade, Mensch. Weil das sind ja Jahre, sag ich mal, ne? Ja, nein, es gehen ja nur dann die Kommentare verloren zwischen dem letzten Backup, das du noch hast, und dem Absturzdatum. Jetzt, wenn du angenommen, du backupst einmal pro Woche, dann kann das natürlich bei einem größeren Block, kann das natürlich einige, was weiß ich, x Kommentare sein, die dann weg sind. Und das ist natürlich unheimlich schlecht für die Zuhörer. Weil, was hat ein Zuhörer, der kommentiert da was, so voller Freude, macht sich einen riesen Aufwand und, kommentiert was, so, was ja sehr gut ist, und plötzlich ist sein Kommentar weg. Und das ist natürlich dann sehr schlecht, weil er dann irgendwie das Gefühl hat, oh, der wollte meinen Kommentar nicht. Und als Administrator, du hast keine Ahnung mehr, wer das geschrieben hat oder sonst irgendwas, ist ja einfach weg. Du kannst es nicht wieder restoren oder irgend sowas. Und darum finde ich das extrem schlecht. Also umso mehr Kommentare, dass da reinkommen, umso öfter muss gebackupt werden, dass diese Kommentare garantiert nicht weggehen. Und ich denke mir, es gibt unheimlich viele Plugins und ich habe auch schon unheimlich vieles auch bei den Kunden ausprobiert. Es gibt dort etwas ganz Wichtiges. Ein Backup taugt nur dann was, wenn man es auch wieder restoren kann. Magst du Restore-Tests? Ja, weil Okay. Ich habe mich schon öfters auf irgendein Backup verlassen und es dann mal passiert ist, ging es nicht. Und das geht sogar so weit, dass das Backup, das mein Provider anbietet, ja, kostet mich einen Klick und dann bietet er mir ein Full Backup. Und das habe ich mal versucht zurückzuspielen. Es geht nicht. Okay. Also, ein Backup, das man nicht restauren kann, ist witzlos. Ja, was ich nicht verstehe, ist, wenn du wirklich ein Backup sagst, dann kopiere man doch eigentlich auch die Daten von A nach B, oder? Und ja, aber irgendwas mit der Datenbank war nicht sauber. Okay. Ja. Also darum würde ich, und das, da habe ich schon diverse so Gratis-Backup-Plugins gesehen, die ich nachher nicht sauber zurückspielen konnte. Weil es ist nicht ganz so trivial, ein Backup zu machen von einer laufenden Datenbank. Also es ist trivial, aber ja, es gehört schon ein bisschen mehr Verständnis dazu. Ja, und darum würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Darum setze ich nur noch auf kostenpflichtige Plugins, weil das für mich eine Dienstleistung, da bin ich bereit, Geld auszugeben. Ja gut, wenn es dann gepflegt wird. Ja, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Updraft Plus. Das ist ein Plugin, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel das kostet, aber das ist ein sehr gutes Plugin, das schon mal automatisch, wenn ich versuche, ein Plugin zu updaten, macht er automatisch vorher ein Backup. ohne dass ich daran denken muss. Und es ist auch möglich, mit diesem Ding automatisch ein Backup zu machen, dass er nachher auf Amazon S3 zum Beispiel schickt oder in die Dropbox oder auf Google Drive oder SFTP, WebDAV, was auch immer. Er schickt das Ding sogar per E-Mail zu, setzt natürlich voraus, dass das nicht ein allzu großes Backup ist. Weil, also ich schneide der das Backup dann nicht 10 MB-weise und schicke weiter. Ach, doch, den, aber, ich habe es natürlich auch schon geschafft, meinen E-Mail-Server in die Knie zu zwingen damit. Also bei mir geht jedes Backup grundsätzlich auf den FTP-Server, auf den gleichen Server. Ja, weil dann dort habe ich es gerade im Zugriff und aus Sicherheitsgründen gleichzeitig noch bei mir auf die Dropbox. Also ich sehe gerade hier die Personal Edition, was denke ich mal für uns alle am meisten ist. Sie hat 2 Lizenzen und kostet dann $60 im Jahr. Und das ist es mir wert. Außer bei der PodUnion habe ich nicht AppDraft im Einsatz. Dort habe ich ein anderes Tool im Einsatz. Das kostet $15 pro Monat. Und das macht alle 8 Minuten ein Backup. Also ein inkrementelles Backup. Und das haben wir schon festgestellt, das ist sehr wichtig. Aus dem Grund heraus, weil es schaffen ja doch diverse Leute auf dieser Webseite. Und es ist nicht mal so, dass die Webseite abstürzt oder sowas, sondern dass jemand halt einfach irgendwie an seiner Seite arbeitet und dann es absolut schafft, Delete zu drücken. Und dann kommt eine Nachricht, um Himmels Willen, meine ganze Arbeit weg, bla bla bla bla bla bla. Und mit diesem Plugin, das dort eingesetzt ist, kann ich auch via Handy einfach Knopf drücken, dann wird die Seite off geschaltet. Es geht etwa eine Stunde, bis das Backup wieder zurückgeschaltet ist. Aber dann kann niemand eine Eingabe machen und dann ist das ganze Zeugs wieder da. Und das haben wir, seit wir es im Einsatz haben, von 2 Jahren schon 8 oder 9 Mal gebraucht. Echt? Aber das macht nur Sinn für große Webseiten. Also für kleinere Webseiten oder bei kleinen Projekten würde ich so etwas nie einsetzen, das ist viel zu teuer. Aber das AppDraft Plus, das finde ich, also dieses 60 Euro hast du vorher gesagt? Dollar. $60. Also das ist es mir wert, weil dieses Ding kann nicht nur sehr gute Backups machen, sondern auch Restoren unter einer anderen URL. Ah, cool. Für die Testlizenz dann, für die Testinstanz dann. Genau. Und das ist natürlich praktisch. Und dann kann ich einfach sagen, okay, Backup habe ich sowieso, schmeiß das da auf die andere URL, gehe dann kurz in die Einstellung ein, passe das an, weil die andere URL ist, das ist aber banal, und dann habe ich dort gerade einen Testserver. Ja gut, die andere Datenbank halt auch, ne? Vor allem ist wichtig. Ja, klar, das brauche ich natürlich, aber das hast du einmal eingerichtet und dann ist es ja immer das Gleiche, oder? Ach, das speichert er dann? Ja. Okay. Also er nimmt, du machst einfach ein leeres WordPress, musst du dort haben, also auf dem Testserver und das Plugin installiert haben. Und dann sagst du einfach in dem Plugin, sonst ist ja nichts auf diesem WordPress, sagst du, okay, mach mir den Restore. Und dann sagt er, welche Dateien, da gibst du diese Datei an und dann macht er das. Und da gibt es also jetzt nicht nur kostenpflichtige Plugins, die das so machen, sondern auch andere, die solche Restores machen, die recht gut sind. Und das finde ich sehr praktisch, wenn man ein Backup-Plugin sucht, schaut doch gleich mal dran, ob ihr müsst ja sowieso den Restore ausprobieren und ob ihr gleich so eine Test-Instanz aufsetzen könnt. Weil das ist mal grundsätzlich praktisch, weil dann könnt ihr auch damit herumspielen und mal ausprobieren und was auch immer, oder? Und wie ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein Backup anlegen, ne, zack, und dann setze ich einfach meine Häkchen und ich möchte jetzt dann, dass du später, wenn das Backup fertig ist, dass es einmal in die Dropbox geschoben wird, einmal auf Amazon, einmal auf FTP und was der Teufel sonst noch. Ja, das macht das. Und das macht alles automatisch dann. Und das ist ein Job. Das ist ja cool. Also meine klassischen kleinen Podcasts, also nicht PodUnion, sondern sonst, die lasse ich einmal pro Woche, mache ich ein Full Backup. Und seit neuestem sogar inklusive WordPress, weil das kannst du explizit ein- oder ausschalten, aber seit es automatische Updates gibt bei WordPress, will ich das mithaben, dass ich auch die unter Umständen dort zurück kann. Oder? Und das lasse ich einmal pro Woche ein Full Backup machen, irgendwann mitten in der Nacht, von allem. Und sonst täglich ein inkrementelles Backup, also nur der Unterschied. Und wie ist das jetzt zum Beispiel? Tut dieses Plugin dann nur explizit die WordPress-Dateien, also backuppen, oder kann man das anklicken? Weil zum Beispiel, ich habe jetzt einen Ordner, der heißt Podcasts, im Podcast-Verzeichnis mit drin, wo meine ganzen MP3-Dateien liegen. Ja, da kannst du sagen, das nicht. Okay. Oder das cool. Nur einmal pro Woche. Oh ja. Also beim Podcast mache ich zum Beispiel nur beim großen Backup, also einmal pro Woche, lasse ich mir auch die Audiodateien backup. Mhm. Und sonst nicht, weil das ist zu groß. Oh ja, das sammelt sich ja unheimlich an, oder? Und vor allem irgendwann ist meine Dropbox auch am Ende. Oh, das kann mir nicht passieren. Ja, es sammelt sich doch irgendwie so mit der Zeit. Also, ja. Also darum finde ich, dass das Plugin kann einfach alles, was ich so brauche an und für sich. Und es wird sehr oft geupdatet auch, also aktuell gehalten etc. Und also ich kann es nur empfehlen, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit diesem Ding gemacht. Und ich setze das auch bei Kunden ein etc. Noch nie etwas Negatives gehört. Es ist leider nicht gratis, aber es gibt die einzelnen Funktionen, die dieses Plugin drin hat, kann man auch mit anderen Gratis-Plugins haben. Das geht auch. Da muss man es halt einfach von Hand machen. Dann geht es nicht automatisch. Ja. Ja gut, meine Backup-Strategie ist momentan, ich tue es halt einmal im Monat. Also wenn jetzt keine wenn irgendwelche WordPress-Updates sind oder so, dann mache ich prinzipiell ein Backup. Sprich, lade mir per FTP die ganzen Dateien runter und ziehe mir halt ein Backup von der Datenbank manuell. Und ansonsten einmal im Monat langt. Ja. Aber ist halt auch ein händischer Aufwand, ne? Eben. Und ich bin halt so jemand, alter Mann und so, vergiss das öfters. Und darum überlasse ich das lieber einem Tool. Sauber. Ich denke mal, auch ein wichtiges Plugin ist natürlich auch die Geschichte mit Cache. Also gerade wenn man eine Seite hat, ist es ja so, dass, oder wenn man eine bekannte Seite hat, dann wird die ja auch am Tag ein, zweimal aufgerufen, sage ich mal. Und die Leute beschweren sich dann schon immer eben, oh, da dauert ja ewig die Seite, etc. Hm. Und da bieten sich natürlich so Cache-Plugins an. Hm. Also zum Beispiel bei mir ist es so, mein Provider, da kann ich ja über das Backend sagen von meinem Provider, der bietet mir an, so eine Tool-Installation. Und dann kann ich mir mit zwei Klicks ein WordPress installieren lassen. Mhm. Und der standardmäßig zum Beispiel tut er immer dieses WP Super Cache mit installieren. Mhm. Und zwar, das Plugin erzeugt statische HTML-Dateien vom WordPress und dadurch kann man das schneller aufrufen, bevor man da irgendwie erst was ausführt. Weil vielleicht mal zur Erklärung, PHP ist ja im Endeffekt eine Interpretersprache und das heißt, ich schicke ja praktisch eine Anfrage, wenn ich jetzt irgendwo den Link klicke vom WordPress zum Beispiel, dann schickt er ja praktisch diese Anfrage erstmal an den Server und der Server interpretiert es erstmal als Code, wandelt es um und gibt dann eine Ausgabe zurück. Und durch die Umwandlung zu HTML spart man sich den Stück, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, das ist richtig. Also dann nimmt er einfach die statischen HTML-Seiten und ladet die, anstatt die PHP-Seiten zuerst zu interpretieren. Oder? Und das geht natürlich wesentlich schneller. Weil der Punkt ist ja, eigentlich gibt es ja so diese Regel, eine Seite sollte nicht länger brauchen als eine Sekunde, um beim User zu erscheinen. Das ist immer gefährlich, weil das ist ein Durchschnittswert. Kommt natürlich an, ja, und so weiter und so fort. Aber so als Grundregel. Und das kann man austesten. Entweder wer Google Analytics sowieso installiert hat, kann das dort nachschauen. Ein sehr gutes Tool ist auch dieses Pingdom. Dort kann man das austesten lassen, weil die haben x Server auf der ganzen Welt verteilt. Und die rufen dann diese Seite auf, die man dort eingeben kann, und rechnen den Durchschnittswert aus. Und dann sehe ich auch, oh, in Asien und Amerika bin ich langsam, aber in Europa bin ich schnell. Das ist ja gut für einen deutschen Podcast zum Beispiel. Und dann sehe ich auch, wie langsam das meine Seite an und für sich ist. Jetzt diese Cache-Tools, die haben natürlich aber auch den Haken, dass durch das, wenn ich natürlich etwas statisch habe und ich mache Änderungen, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass diese HTML-Ding wieder geupdatet wird. Und ein gutes Beispiel ist ja eben Podunion, dort geht es eben nicht richtig. Aus dem Grund heraus, die meisten Cache-Tools funktionieren so, dass wenn man eingeloggt ist als Administrator, dann ist dieses Cache für diesen User ausgeschaltet. Das merkt ihr zum Beispiel, also alle, die Passwort haben zu der Podunion-Seite. Wenn ihr euch nicht einloggt, sollte die Seite grundsätzlich gesehen schneller sein, als wenn ihr eingeloggt seid. Weil dann ist der Cache eingeschaltet. Zusätzlich kommt natürlich bei uns noch aber erschwerend dazu, die langsamste Seite, die wir haben, also jetzt bei der Podunion, ist die Frontseite. Was natürlich ganz schlecht ist. Das liegt daran, dieser mittlere Teil, den wir dort haben, der die aktuellen Podcasts darstellt, der muss all 3 Stunden nachschauen, gibt es irgendwelche neue Podcasts. Und das kostet grausam Zeit. Dummerweise macht er das im Moment, und das liegt an meiner beschissenen Programmierung, erst wenn jemand die Seite aufruft. Erst dann wird das Skript gestartet, das nachschaut. Und wenn man jetzt Pech hat und genau der ist, der das auslöst, dann wartet man natürlich eine Weile, weil sämtliche RSS-Feeds aufgerufen werden. Und das ist der Grund, wieso das zeitweise die Seite extrem langsam ist. Ihr seht, bei den unteren Seiten, da haben wir überall den Cache drin, da haben wir überall einen Zugriff unter 1 Sekunde. Das ist einfach die Frontseite, die müssen wir eben umstellen, anders programmieren und so weiter und so fort. Kommt da. Aber wie du das sagst, das musste ich auch kennenlernen. Und zwar, damals wusste ich nicht, dass, also was dieses Plugin überhaupt so wirklich macht, weil war man ja noch neu und so. Ja. Und ich habe ja angefangen, hier an dem Blog rumzuschrauben und hier Widgets und so und eigenen Text an der Seite. Und bin auf Speichern gegangen und gehe auf Seite aktualisieren und es schaut immer noch genauso aus wie vorher. Denke mal, hä? Und dann erstmal die Brücke zu schlagen und irgendwann bin ich da mal draufgekommen, okay, immer wenn du Änderungen machst oder wenn ich heute eine neue Folge release, dann schreibe ich zum Beispiel immer, habe ich auf der rechten Seite so ein Dropdown-Feld mit allen bisher erschienenen Folgen zum Beispiel. Mhm. Und da trage ich immer händisch dann die neueste Folge ein. Mhm. Und damit es dann später angezeigt wird, muss ich dann, wenn das alles gespeichert ist, zusätzlich dann nochmal im WordPress unter Einstellungen dann auf dieses WP Super Cache gehen und dann sagen, ja, Cache neu erstellen, ne? Ja. Weil sonst hat das keinen Sinn. Aber du musst da erstmal drauf kommen, ne? Ja, eben, also diese Cache-Tools sind gar nicht so einfach, weil es steckt doch relativ viel Logik dahinter. Und ich stelle auch fest, ich habe jetzt alle Cache-Tools durchgetestet. Es gibt noch dieses Cacheify, das allgemein sehr hoch gelobt wird, weil es von berühmten Programmierern gemacht wird. Da muss man gar nichts einstellen. Allerdings habe ich jetzt bei einem Blog funktioniert das wunderbar. Das macht eine massive Erleichterung. Bei 2 Blogs macht das, also da kann ich es nicht messen. Da zeigen mir diese Messtools keinen Unterschied an. Und ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, für was. Und ein ganz berühmtes ist hier noch das W3 Cache. Das ist das Größte. Und das macht nicht nur HTML-Files, statische, sondern das kann man so einstellen, dass er diese HTML-Files inklusive Bilder auf den Amazon S3 lädt und die Leute nachher auf den S3 leitet. Und das ist für internationale Seiten natürlich extrem interessant, weil ja, Amazon ist wahrscheinlich ein bisschen schneller als der Server, den ihr lokal habt, vor allem wenn es weltweite Zugriffe geht. Ich habe das mal versucht einzurichten. Ich habe irgendwann nach mehreren Tagen abgebrochen mit der Erkenntnis, ich bin zu blöd. Ach was? Ich habe es nicht fertig gebracht. Man muss nur einen fragen, der muss sich damit auskennt. Ja, es gibt so viele Webseiten, die das erklären und und. Ich habe mich durch hunderte Webseiten durchgeklickt und dachte immer, ist ganz einfach so, wie das erklären. Bei mir funktioniert es nicht so. Also Cacheify und WP Supercache, die kenne ich beide und die finde ich beide sehr gut. WP Supercache hatte ich noch nie Probleme. Man muss eben genau das, was du gesagt hast, immer daran denken, zwischendrin diesen Cache wieder zu leeren. Ja. Und ob das was nützt oder nicht, kann man relativ einfach ausprobieren, indem dass man eben über Pinken zum Beispiel seine Seite ohne Cache-File testet und nachher mit Supercache nochmal testet. Und dann sieht man das relativ schnell, ob es was bringt oder nicht. Also ich habe das jetzt gerade mal spaßhalber am Keller am Handy eingegeben. Ja. Und das bringt mir zurück total 922 Millisekunden. Das ist ein sehr guter Wert. Also alles, was unter einer Sekunde ist, ist gut. Weil das hat Auswirkungen. Also ich merke, dass es auch bei einer Kundenseite, die war ursprünglich, die ist auch sehr umfangreich, die war bei 3 Sekunden. Und wir haben an der Seite gar nichts geändert, nur diesen Cache eingeschaltet und haben sie auf 1,2 Sekunden runtergebracht. Und das gab fast eine Verdoppelung der Zugriffe. Das schreit nach Prämie. So. Ja. Also die Leute sind sich einfach gewohnt, dass das Internet sehr schnell reagiert und wenn man zu lang warten muss, dann gehen sie weg. Und darum ist es ja auch relativ dringend, dass wir bei der Portunion etwas unternehmen mit dieser Frontzeit. Das geht nicht. Aber eben, keine Zeit. Tja, auf der anderen Seite, hast du es ja gerade schon angesprochen, die Leute sind es gewohnt, dass wenn man da was klickt, dass die Seiten schnell, also kommen, ne, aufgehen. Aber wie ist es denn mit Webseiten, die wo vor 2 Jahren verlinkt wurden und heute gar nicht mehr existieren? Ne? Das Problem hast du ja, dann klicken die und es läuft ins Leere. Ne? Ja, das ist ein sehr bekanntes Problem eigentlich gerade für Podcaster. Also du willst ja irgendwo deine Podcasts, die du da machst und Shownotes etc. mit möglichst viel Links drin, bla bla bla bla, die möchtest du ja so lange wie möglich online haben. Und genau dort passiert es dir halt, dass irgendwo die Dinger halt plötzlich mal nicht mehr da sind. Und ja, da gibt es dieses Plugin Broken Link Checker. Das kontrolliert im Background regelmäßig, ob alle Links, die irgendwo drin sind, ob es die noch gibt oder nicht. Und falls er eines findet, das nicht gut ist, dann schickt er ein Mail an den Administrator oder wo immer, dass man das hin will. Muss ich gestehen, das Plugin habe ich auch mal installiert gehabt. Ja. Ich habe das dann aber sehr schnell wieder deinstalliert. Weil es dauernd gemotzt hat. Das E-Mail-Postfach war voll. Nein, der hat meinen Blog sowas von langsam gemacht. Das glaubst du gar nicht. Ja, man muss, also mit der Standardeinstellung, die drin sind, das sind so, ich nenne das die Idioteneinstellung, da macht das ein Blog ziemlich langsam. Es macht auch keinen Sinn, alle 5 Minuten sämtliche Links durchzuchecken. Ja, das macht keinen Sinn. Und gleichzeitig auch, wie lange das erwartet. Also bis er Antwort bekommt, da kann man wesentlich längere Zeiten eingeben, als was es ist. Weil sonst bekommt man dauernd Meldungen, diese und jene und es ist sowieso Seite sind geblockt. Und dann geht man drauf und dann funktionieren sie ja trotzdem. Oder weil er einfach zu wenig lang gewartet hat. Also eben, also die Einstellungen dort unbedingt überprüfen. Die Standardeinstellungen sind Quatsch. Findet ihr aber x Links auf dem, also einmal in Google eingeben, Broken Link Check, richtige Einstellung, How to oder sonst irgendwas, da findet ihr detaillierte Informationen. Das ist einfach. Plus gleichzeitig lässt sich das Ding auch noch relativ praktisch einstellen. Man kann sich diese Mails nämlich auch ausschalten und einfach sagen, dass wenn er einen Link findet, der tot ist, dann soll er einfach diesen Link entfernen. Also nicht den Eintrag, der Text steht dann immer noch da, einfach den Link, der dahinter steckt, einfach wegnehmen. Und dann könnt ihr einmal pro Woche oder einmal pro Monat durch, ihr bekommt dann so eine Riesenliste und kontrollieren, sind die wirklich kaputt oder war jetzt einfach für einen Tag lang der andere Blog nicht zugänglich oder whatever und könnt es wieder einstellen. Dann ist der Link wieder da. Okay, aber zum Beispiel, aber da würde sich für mich schon wieder, gut, angenommen, ich habe jetzt einen Blogartikel oder was und oder einen Kommentar, ein paar Kommentare mit ein paar Links, jetzt, wie jetzt hier zum Beispiel, ne, noch mit der Linux-Lösung für Screencast oder so. Und auf irgendwelche Blogs und 2 Monate später kommt der Blogbetreiber, der wo praktisch das mit den Screencards geschrieben hat, wohin verlinkt wurde, auf die Idee, Mensch, ich könnte doch mal ein bisschen mehr so Socializing-Geschichten machen und habe gelesen, es wäre doch viel cooler, wenn ich jetzt mein WordPress von der URL her nicht mehr auf ID, am Ende ID Artikel 152 auf 5. April irgendwas setzt, ne? Dann ist ja der Link theoretisch auch fort oder falsch. Wenn er so macht, dann hat es falsch gemacht, aber dann ist es ein bescheuerter Programmierer. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß schon, wie du das machst, aber das machst du ja nicht so, sondern du gehst ja nachher hin, wenn du die Domain änderst oder irgendetwas änderst, dann kannst du das ja so eingeben beim WordPress, dass du so quasi eine Umleitung eingibst, also dass alle Links nachher automatisch umgeleitet werden. Okay, da baut einen eigenen Rewrite im Hintergrund. Ja. Und das Broken Link Checker erkennt das. Ah ja, okay. Ja, baut den Link um und zeigt dir das in der Liste. Du hast dann eine spezielle Umleitungsliste, wo du dann irgendwie einfach sagst, alle nachtragen, fertig. Oh, intelligent. Und dann ist das alles umgeleitet. Weil der Horror ist ja, wenn du jetzt angenommen, du hast 200 Folgen gemacht. Oder? Das heißt ja, du hast 200 Artikel drin mit irgendwelchen Links drin. Die von Hand nachzupflegen, das ist mühsame Arbeit und auch langweilig. Und da hilft natürlich dieses Broken Link Checker schon ungemein. Und wenn du das nicht jeden Tag oder alle 5 Minuten durchlaufen lässt, sondern einmal pro Woche, das reicht vollkommen. Dann ist das auch kein Problem. Ja, werden wir mal nochmal überlegen. Nimmt dir einfach Arbeit ab. Ja, was heißt Arbeit? Gut, es kommt jetzt natürlich wieder darauf an, was für einen Blog du hast. Ne? Wenn du jetzt natürlich einen informativen Podcast hast, so wie wir, macht es natürlich Sinn zu gucken, dass die Verweise, auf die wir pro Folge verlinken, dass die aktuell sind. Das macht natürlich Sinn. Nur wenn ich jetzt an Beispiel unser Podcast jetzt hier, der muss ja schnelllebig ist auch immer, ne? Es ist ja meistens nur für die aktuelle Folge interessant, ne? Ja, aber eben, das siehst du ja auch wieder aus der Statistik raus. Also du siehst jetzt zum Beispiel bei der Podunion einen sehr schönen Vergleich. Also Magazinfolgen werden ältere Folgen kaum mehr angehört, weil es ja aktuell ist, oder? Macht ja auch keinen Sinn, die alten Folgen noch anzuhören. Bei das Podcasting ist das natürlich ganz etwas anderes. Also wir haben genau gleich viele Downloads von alten Folgen wie von neuen Folgen. Und dann ist es natürlich aber wichtig, dass diese Links noch funktionieren. Weißt du, wie ich das meine? Jetzt bei reidinger.de denke ich auch nicht, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Links noch irgendwie vor einem halben Jahr noch stimmen. Aber es ist auch unschön, dass diese Links noch drin sind, wenn sie falsch sind. Und auch da hilft dir natürlich dieses Tool, einfach diese Links zu entfernen. Ja, gut, oft, ja. Einfach, weil es hässlich ist. Ja gut, auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn jetzt jemand den Link klickt und er zwar jetzt nicht mehr auf den verlinkten Artikel kommt, aber zumindest dann die Meldung bekommt, 404 sei denn not found, ne? Oder existiert nicht. Wenn da noch das WordPress existiert, kann man zumindest noch dann auf die Domain zurückgehen und da dann nochmal suchen oder gucken, okay, das ist der coole Typ, der wo jetzt da den Artikel geschrieben hat, ne? Zumindest. Kannst du dich auch so einstellen. Dass der dann nur die also Domain geht dann. Geht auf die Domain, also okay. Nur die Domain. Das geht, rein. Echt? Ja, das geht. Cool. Nicht schlecht. Und es kostet nichts. Nee, das ist gratis. Das ist cool. Top. Also die einzige Einschränkung, die ich sehe, ist natürlich die Standardeinstellung, ist, glaube ich, irgendwie auf 5 Minuten oder 10 Minuten oder irgend sowas eingestellt. Und das ist bescheuert. Also das nimmt die Performance weg von der Maschine und das macht die Maschine langsam. Also deine Seite langsam. Das ist Quatsch. Aber das wäre mal ein Punkt, also mal an die Hörer, die wo da wegen vielleicht sich dafür interessieren, wie man das am besten einstellt, könnte man vielleicht, wenn der Bedarf da ist, mal ein wenig so die Best-Practice-Empfehlung mal geben, oder? Ja, das ist halt bei jedem Blog ganz anders. Also bei der Podunion habe ich jetzt zum Beispiel größere Probleme, das richtig einzustellen, weil es kommt halt ein bisschen auf den Artikel drauf an. Weil zum Beispiel bei unserer Linksammlung wäre es wahnsinnig schön, wenn es dort nie kaputte Links drin hätte. Weil jemand, der sich das anschaut, der sucht ganz spezifische Informationen. Und das ist natürlich ein Riesenfrust. Allerdings bei den Magazinfolgen, die irgendwie vor einem Jahr rausgekommen sind, dort ist es dann wieder egal. Und das heißt, es ist trotzdem Arbeit dahinter, die ich leider auch nicht immer mache. Also momentan ist es wieder mal furchtbar, weil die Liste von Broken Link ist schon ziemlich lange, die ich eben mal durchgehen müsste, um das einzustellen. Aber da legt sich auch dann mal ein Cache an und aktualisiert er eigentlich nur, oder? Wenn er es einmal drin hat. Das kannst du dir alles, ja. Also oh, er checkt einen Link nicht 100, also das kannst du auch einstellen, ob er einen Link mehrfach checken soll oder wenn er ihn mal erkannt hat, geht nicht, dass er nicht mehr checkt, auch das geht. Und grundsätzlich lässt du den Check ja auch immer nachts irgendwann laufen und nicht am Nachmittag oder irgend sowas, oder? Also auch wegen der Geschwindigkeit. Weil braucht natürlich Transformance, das ist schon klar, oder? Und ich denke mir, so schwierig ist das Ding nicht einzustellen. Also es gibt ganz viele How-Tos auf dem Netz, wie man das einstellt, mit vielen Empfehlungen dazu und auch die Erklärung. Also es klingt komplizierter, als was es ist. Also ich finde es logisch. Und das kommt jetzt sehr auf den Blog drauf an, was die richtige Einstellung ist. Also da so eine allgemeine Empfehlung rauszugeben, finde ich noch schwierig. Mhm. Aber ja, müssen wir mal ansehen. Ein anderes Tool, das relativ neu ist und auch von WordPress promotet wird, das ist ja zu einem Thema, auf das kommen wir ja auch noch in einer anderen Folge detailliert, ist dieser ganze Theme-Check. Also das heißt, die ganzen Themes, das sind die Designs von meinem WordPress. Dort gibt es ja auch sehr gute Themes und furchtbare Themes. Und da gab es vom WordPress-Team Entwicklerrichtlinien. Und jetzt gerade für Leute, die kein Geld ausgeben wollen, gibt es auch riesige Datenbanken von diesen Gratis-Themes. Und da sind nicht alle immer gut. Und WordPress, also die WordPress-Crew hat da jetzt ein Tool geschrieben, die einfach ein Theme durchcheckt und schaut, ob das nach den Richtlinien programmiert wurde oder nicht. Und das eine hilft. Richtlinie wäre zum Beispiel? Ja, also das jetzt kommen wir natürlich in die Programmierung rein. Also, ja, nur mal ein Beispiel. Wie zum Beispiel ein Hook, da meine ich jetzt nicht dich, wie man zum Beispiel ein Shortcode richtig integriert. Shortcodes kennt ihr, also dass ihr einfach so in Eckenklammern etwas eintragen muss und dann wird ein Code hinten generiert. Kommen wir bei den Themes detailliert darauf zurück, ist nicht so wichtig. Und das kontrolliert, ob das diese Standards einhaltet oder nicht. Dieses Ding ist relativ neu, also seit wann gibt's das? Halbes Jahr oder sowas. Und da ich mich sehr viel bei Kunden mit diesen Themes auseinandersetzen muss, das hat mir schon sehr viel geholfen, weil es einen detaillierten Bericht ausgibt, ob dieses Theme was taugt oder nicht. Da ich ja auch Themes entwickle, hat es mir auch schon mehrfach auf die Finger gehauen und sagt, wieso geht es nicht? allerdings muss ich auch dazu sagen, ich benutze auch gekaufte Themes. Ja, gut, dafür sind sie da. Und auch dort gab es mir schon Errors raus oder Sachen, die nicht gut ist, wo ich nachher, wenn ich mit dem Programmierer, also mit dem Entwickler gesprochen habe, einsehen muss oder auch sagen muss, das ist schon okay. Also das ist dann zu kritisch. Aber ich denke mir, gerade für Leute, die Gratis-Themes anschauen oder sich überlegen, eben ein neues Design ihrem WordPress zu verpassen, ist dieses Plugin recht hilfreich. Dann könnt ihr dieses Theme reinladen, selbstverständlich nur auf die Testseite und diesen Check drüber laufen lassen, dann seht ihr, in welcher Qualität dieses Theme ist. Gut, und vielleicht sollte man dazu noch einen kleinen Wink machen. Ab und zu gibt's auch mal Updates für die Themes, ne? Ja, das wäre auch nicht schlecht, die auch nachzuführen. Ja. Aber, zu diesem Themes-Thema kommen wir ja auch noch. Da haben wir mal gesagt, da machen wir eine spezielle Sendung darüber, weil das müsste ich auch mal machen. Das ist ein sehr großes Thema. Wie ja, ich müsste schon mal machen. Updates. Child-Themes erstellen, wie man das macht und wo holt man die Themes, was ist ein gutes Theme, was ist ein schlechtes Theme, etc. pp. Tja, kommen wir doch lieber mal zu einem Thema, was den einen oder anderen bestimmt mehr interessiert, aber dennoch beauftrage ich jetzt mal kurz den Kai, dass er mal sich jetzt in der Schlange anstellt für ein Schweinsbrot und langsam richtig. Ja, Hunger. Komm, bevor du vom Fleisch abfällst, stell ich mich dann mal an. Ja, oh, danke. Ne, sagst du dir vorne im Dirndl, das ist ein Heidi. Ich soll dir wegen vorlassen, sagst du einen schönen Gruß von mir. Frag sie mal, ob sie auch etwas Fleischloses hat. Ich habe auch Hunger. Ja, hier. Nichts am Beilagensalat. Wir essen die Haxe und du bekommst die Knödel. Ja, ja. Und ich wäre fett und die nicht. Okay. Schon gut. Ja, ein Opfer muss man bringen, oder? Das ist, wenn nicht, dürfte man Beilagensalat haben. Ja, die großzügig. Ich darf nicht gerne. Mit Grünzeug. Bin ich eine Kuh, oder was ist los? Wir denken nur an deine Gesundheit, dass du jetzt ja den Salat bekommst. No. Mit Fleischesser über Vegetarismus zu sprechen, ist zwecklos. Also lassen wir das Thema. Gut, aber wir sind doch nur um deine Sicherheit bedacht, was natürlich auch ein nettes Stichwort ist zum Thema Limit Login Attempts. Und zwar, der Kai hat sich das doch mal installiert. Ja, ne? Genau. Just for fun. Und zwar, das war doch, glaube ich, die Geschichte mit, dass man sich nur dreimal anmelden kann oder so und dann muss man Captcha hingehen. Ja, nee, dann wird's gesperrt. Also du kannst dich dreimal versuchen einzuloggen in deinem WordPress-Blog und wenn du dann dreimal verkehrt das Passwort und den Benutzernamen eingegeben hast, wirst du für, weiß nicht, keine Ahnung, 24 Stunden gesperrt. Kannst du einstellen. Standardmäßig 24. Ja, genau. Okay. Und ich habe halt eben gemerkt bei meinem WordPress, nachdem ich das hier installiert habe, dass da eine riese Menge Versuche sind. Also ich habe am Tag, 4, 5 E-Mails bekommen oder so, dass sich da jemand versucht hat, so und so viel mal anzumelden. Und dann sieht man mal, dass da doch irgendwas am Laufen ist, dass man... Sind das wirklich tatsächliche Anmeldungen oder sind das irgendwelche... Google Crawler, Suchmaschinen Crawler, die wo hier die Seite abgreifen oder? Nee, die loggen sich ja nicht ein. Ja, kann ich ja jetzt das auch nicht sagen. Das also das sind dann wirklich versuchte Skripte, die wo dann da versuchen, sich einzuloggen, oder? Ja, also es müssen nicht reelle Personen sein, sondern da gibt es ja auch Bots dafür, die, also wenn du die Meldung bekommst, jemand hat versucht, mit Admin bei dir reinzukommen, dann kannst du davon ausgehen, das ist ein Automat. Okay. Ja. Und da musst du dir ja auch keine Sorgen machen, weil wenn es bei dir den Admin noch gibt, dann bist du eh bescheuert. Und dann macht's auch nicht, wenn man einbricht. Über das haben wir eine spezifische Sendung gemacht, so Basic Security und so weiter und so fort. Ich denke mir, es wird einfach gefährlich, wenn, und das habe ich auch, also bei meinem Privatblog habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen wieder das Problem, dass ich auch fast täglich eine Meldung bekomme von diesem Plugin, dass jemand mit meinem User versucht reinzukommen. Ja, das hatte ich auch gehabt, dass der Username ist. Obwohl mein User nirgends, also selbstverständlich brauche ich nicht meinen User auch als Autor, also dort sieht man den nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der da rausgefunden hat, wie mein User eigentlich heißt. Ist allerdings auch nicht wahnsinnig schwierig. Und der versucht jetzt so, oder hat immer 24 Stunden wieder versucht reinzukommen, oder? Und jetzt habe ich natürlich diese IP mal grundsätzlich gesperrt. Das hat nicht sehr lange gewirkt, weil, ja, der Schlingel. Ich habe natürlich jetzt auch mal meinen User geändert daran und habe gleichzeitig die Blockierung von 24 Stunden auf 90 Tage verlängert. Ist natürlich eine kleine Gefahr, wenn ich 3-mal jetzt etwas falsch eingebe. Ja gut, dafür hat man ja dann seinen Keypass, ne? Oder sein, eben, also dann muss man sich einfach, also ich hatte auch schon Anfragen von Leuten, von Podcasten. Ich habe mich ausgeschlossen. 3-mal Passwort falsch eingegeben. Ist natürlich schlecht. Ja. Muss man sich natürlich schon bewusst sein. Oh. Aber wie Kai, wie du da richtig sagst, es gibt, also der Einbruchversuch, das findet also sehr oft statt. Ja gut, das hat er mir ja mal erzählt gehabt und dann haben wir ja just for fun einfach mal das Backend mit HTAccess geschützt, ne? Ja. Und das hilft natürlich noch ein Trick besser. Ja, ich hatte zuerst hatte ich dann schon mal das Passwort geändert, das jetzt dann nicht so schwer war. Und dank KeePass habe ich mir da eins generiert. Und ja, dann haben wir das andere dann noch gemacht und mittlerweile ist da... Also ich denke mir, das Minimum, was man installieren sollte, ist dieses Limit Logging Attempts. Und in unserer Folge, wo wir über Security reden, da haben wir noch diverse weitere Tipps, die man da einbauen, also machen kann, um seinen Blog einigermaßen sicher zu machen. Und wer sich einfach nur so ein WordPress installiert und keines dieser Dinge beachtet und auch noch irgendwo Security, also seinen User-Admin nennt, ja, dem wünsche ich, dass eingebrochen wird. Weil Blödheit sollte man bestrafen. Und zwar ordentlich. Na gut, obwohl man sagen muss, meine damals in der Ausbildung, in meiner ersten, die Chefin hat immer gesagt, Sven, blöd darf man schon sein. Man muss zu helfen wissen. In dem Fall installiert euch das Plugin. Oder macht gleich einen HTAccess-Schutz. Ja, also dort haben wir auch besprochen, wo geht das, wo ist das vielleicht keine gute Idee, wo ist das gute Idee und so weiter. Also hört doch einfach diese Folge an, dort gehen wir detailliert auf dieses Thema ein. Jo, apropos unerwünschter Besuch, der eine oder andere da draußen hat ja bestimmt auch mit Spam zu kämpfen an seinem Blog in den Kommentaren. Ja, das hat wahrscheinlich jeder. Nee. Ja, am Anfang ja, aber dann habe ich mir damals ein Plugin installiert und zwar dieses Anti-Spam-Bee, wo ich übrigens auch monatlich eine Spende zukommen lasse. Sehr gut. Mhm. Muss und man zwar, nicht, sollte man haben. Und zwar, das ist ein freies Plugin. Und seitdem ich mir das installiert habe, kein Spam mehr, ohne Witz. Ja. Und man kann da auch sehr coole Einstellungen machen. Zum Beispiel kann man auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ja, einen deutschen Blog hat mit oder einen deutschen Podcast hat, wo eigentlich prinzipiell die Zielgruppe zu 99% Deutsche sind oder 100%. Und jemand schreibt da was Englisches, kann man sagen, sobald das ein englisches Kommentar ist oder so, schmeiß es raus, weil das ist zu 99% wahrscheinlich Spam. Finde ich aber gefährlich. Ja, das ist mir nämlich auch schon passiert. Also, weil du in Deutsch natürlich auch englische Ausdrücke hast und solche Tools haben schon etwas als Englisch deklariert, was gar nicht Englisch ist. zum Beispiel okay. Nein. Ja, okay, geht's noch. Aber ja, sobald du natürlich irgendwelche Fachwörter oder so weiter drin hast, gerade aus der IT, dann wird es natürlich sehr schnell, der Text sehr englisch, oder? Und dann wird's gefährlich. Also ist mir einfach schon passiert. Also darum, mit so Ländereinschränkungen finde ich es immer gefährlich. Ja gut, das ist ja keine Ländereinschränkung, das war in dem Fall eine Language-Einschränkung. Eine Spracheinstellung, ja. Also wenn du Chinesisch bloggst, okay, aber ja. Sehr spannend fand ich habe jetzt gerade vor drei Wochen habe ich einen neuen Blog aufgesetzt für einen Podcast, der ich nächstens lanciere. Und da habe ich aber die Frontpage mal grundsätzlich so, hier entsteht und so weiter, so eine Standard-Blog, also Schutzseite, oder? Und hinten dran habe ich das WordPress aufgebaut. Und natürlich habe ich am Anfang noch keine Plugins installiert, sondern ich wollte mich zuerst mal ums Design kümmern und so weiter und so fort, oder? Innerhalb von 24 Stunden, also nach der Installation, nach 24 Stunden hatte ich 8 Spams dort drin. Okay. Und das fand ich schon noch irritierend. Also für eine Seite, die noch nicht wirklich online ist, die hinter einer Hauptindexseite versteckt ist, ja, fanden diese Spam-Geschichten trotzdem meinen Blog und haben dort eingetragen. Sehr gut, hat sich halt der Programmierer Mühe gegeben. Ne? Ja. Also darum sage ich mir, also ein Anti-Spam-Dings, das muss unbedingt installiert werden, sonst hat man wirklich Terror. Und das Coole ist, ich habe ja das in den Standardeinstellungen drin, ne? Mhm. Und funktioniert super, also ja. Installiert, fertig. Das ist sehr problemlos, dieses Anti-Spam-Bi. Und was auch ziemlich cool ist, wenn jemand einen Kommentar schreibt, der muss kein Captcha eingeben. Ja. Ne, was ja im Endeffekt immer so die erste Sicherheitsstufe ist, ne, muss einen Captcha eingeben. Ja, das ist in Europa ganz, also ich stelle fest, in Asien, in Amerika ist das absolut gang und gäbe, das ist selbstverständlich, dass man da ein Captcha muss eingeben. Hat auch jeder Blog drin. Keine Diskussion. Ich weiß noch, als ich bei der PodUnion, so ich einfach, ja klar, knallen wir ein Captcha in, oder? Ich habe in meinem Leben noch nie so viele negative Tweets bekommen innerhalb von einer Stunde. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich werde zerrissen in der Luft. Kannst du das nicht machen? Bist du wahnsinnig? Das bringt doch nichts. Dann habe ich es wieder rausgenommen. Nee, also Captcha kommt im europäischen Raum ganz schlecht an. Die Leute sind zu faul, das Zeug einzugeben. Verstehe ich auch, ich bin auch zu faul. Ist okay. In Anti-Spam-B braucht man das nicht. Tja, ich finde echt. Aber dann kommen wir natürlich auch noch auf das ominöse Thema Aximet. Das ist ja ominöse Ding, das standardmäßig im WordPress, wenn man ein leeres WordPress installiert, ist das schon mal da. Okay, was ist das jetzt genau? Ich habe die akustisch nicht verstanden. Aximet. Aximet, ah. Da haben wir es wieder. Ja. Also zuerst mal das Gute. Es ist ein sehr gutes Tool. Es ist sehr wirkungsvoll. Jetzt das Negative. Tief Luft holen. Nee, das Ding funktioniert so, indem dass es natürlich auf eine zentrale Datenbank, die ist in Amerika, alle diese Spam-Geschichten, also die IP-Adresse, den Text, bla bla bla bla bla, auf diese Datenbank upsaved, also speichert. Und weil natürlich aus so Botnetzen solche Spams zum Teil gemacht werden, reagiert dieses Tool natürlich dann auch sehr zuverlässig, nämlich wenn dieses Botnetz das wieder versucht bei einem anderen Blog, wird dieses Spam automatisch geblockt. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Das Problem ist einfach, dass dieses Aximet-Tool, damit dass es so gut funktioniert, werden da sämtliche Informationen, die zu diesem Kommentar gehören, also auch die IP-Adresse des Kommentators etc., werden in Amerika abgespeichert. Die Datenschutzbestimmungen in Europa, und die Schweiz hat noch viel strengere Datenschutzbestimmungen, verbieten den Einsatz dieses Tools. Wer dieses Tool einschaltet in seinem Blog, macht sich strafbar. Das muss man sich bewusst sein. Okay, also ich habe es jetzt ausgeschaltet. Sinnvoll. Also erstens funktioniert Anti-Spam-B sehr gut bei, also ich würde das jetzt nicht bei großen Profi-Webseiten, also von irgendeinem großen Einkaufszentrum oder bei Facebook oder sonst irgendwas einsetzen. Da gibt es andere Tools, die sind da besser und schneller. Aber also für jeden größeren Blog macht Anti-Spam Bee absolut seinen Dienst und macht das gut. Also man braucht ASCII-Net nicht. Dieses Tool darf nicht eingesetzt werden. Und er gibt einmal bei Google ein ASCII-Net und Datenschutz. Und dann seid ihr eine Woche lang beschäftigt, um dieses Thema detailliert die Diskussion, wieso und warum, ob das sinnvoll ist oder nicht, dass man das sperrt und so weiter und so fort. Fakt ist, es ist verboten. Aus Datenschutzgründen, und das ist richtig so. Einfach nicht installieren. Löschen. Am besten gleich deinstallieren, weil es installiert sich ja standardmäßig mit. Ja, also bei jeder Neuinstallation ist das wieder dabei. Ja, ist ja automatisch. Aber es ist schon, eigentlich deaktiviert. Man muss es explizit aktivieren. Aber warum installiert man das dann gleich mit, wenn? Ja, weil natürlich in Amerika und in Asien ist das Standard-Tool. Okay. Wo auch jeder einsetzt. Und ja, wir Europäer sind halt da datenschutzmäßig ein bisschen anders drauf als alle anderen. In Amerika ist es normal, dass du ein WordPress installierst und dieses ASCII-Net einschaltest. Das ist absolut normal. Aber jetzt kommen wir natürlich die Frage Datenschutz. Datenschutz gut, Datenschutz schlecht, bla bla bla bla bla. Das ist ein ganz anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal weg. Na, das, ja, weil, ne, da gibt es ja noch ganz andere Punkte, wo man da mal ansprechen sollte. Aber egal. Kommen wir doch mal zu einem erfreulicheren Plugin. Und zwar zum Thema Spenden. Anders gefragt, wer ist denn nicht bei Flatter? Du fragst die Frage falsch. Okay. Du müsstest fragen, wer nimmt was ein bei Flatter? Achso, ja, stimmt. Ja. Nee, leider wird immer weniger geflattert, was ich sehr schade finde, weil ich finde den Dienst eigentlich sehr gut. Oder die Idee hinter dem Dienst. Leider, ja, also ich sehe das. Es ist ja ein Witz, was da reinkommt. Und das finde ich sehr schade. Und ich, ja, dann kommen wir in die klassische Diskussion, so alles muss immer gratis sein. Und wenn man dann irgendwann mal findet, ja, okay, dann schalten wir halt Werbung, damit wir uns finanzieren. Nee, das geht ja mal gar nicht. Und so weiter und so fort. Weil ich finde, ja, irgendwie muss auch Geld rein. Also, ja, von Luft und Liebe kann ich noch nicht leben. Sehr aber gut. Eben, das ist so die Dauerding. Und daran finde ich es sehr schade, dass es nicht funktioniert. Aber ich finde es wichtig, dass dieses Flatter genutzt wird. Jetzt, wieso ein Plugin? Weil jetzt wird jeder wieder sagen, ja, aber ich kann ja, wenn ich bei Flatter angemeldet bin, kann ich mir dort einen Code reinholen und der auf meine Webpage knallen. Richtig? Ja. Der Punkt ist, was das noch ein bisschen besser macht, es sollte natürlich eigentlich auch beim RSS-Feed der Flatter-Knopf drin sein. Also wir holen jetzt bei der Podunion im Moment rund 30% über den RSS-Feed wird dort geflattert. Und das einzubauen im RSS-Feed, wenn ihr das könnt, dann braucht ihr dieses Plugin nicht. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ja, klar, du kannst ja dein RSS-Feed umprogrammieren. Und baust da haben wir schon. Deinen Flatter-Knopf ein. Das geht natürlich schon. Ist nicht so schwierig. Aber man muss es können. Und am RSS-Feed herumzubasteln, Leute, gefährlich. Da müsst ihr wissen, was ihr macht. Ja, nee, dann nutzen wir ja lieber das Plugin. Ja. Ja, aber das Plugin baut es auch standardmäßig in den RSS ein? Nee. Das kannst du ein- und ausschalten. Also bei den Einstellungen kannst du sagen RSS-Feed. Und das musst du unbedingt. Ich weiß nicht, ob es standardmäßig eingeschaltet ist oder nicht. Das war mir jetzt neu. Also wenn ich bei uns jetzt auf dem... Cool, ich mal. Unbedingt. Mhm. Ein Klick und dann hast du das. Doch jetzt so ein tolles Tablet, da kann ich jetzt vom Keller aus drauf zugreifen. Schauen wir mal. Zack. Live der Woche. Yay. Ich finde es aber auch gerade nicht, wo es steht. Ja, aber RSS, irgendwo hat es ein kleines Kästchen, wo es drinsteht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Flatter ist auch so nicht verkehrt jetzt. Nein, nicht bloß fürs Podcast allgemein, auch für die normalen Blogger. Einfach mal ein Dankeschön, also finde ich echt top. Ja, also eben, nur Knöpfe einbauen nützt nichts. Man sollte es eben auch gebrauchen. Sonst brauchen wir auch die Knöpfe nicht. Und jetzt bin ich da gerade drin, aber ich suche jetzt mal kurz nach RSS. Ich kann leider mit meinem Tablet nicht in mein Hauptfenster im Moment. Okay. Insert Static Image Button into RSS Atom Feed. Ja. Da ist ein Häkchen gesetzt und jetzt gehe ich doch echt mal kurz auf den Feed. Ja. Kann das so cool. Der ist immer, also das, ne? Und dann gehe ich jetzt auch mal auf den ganz normalen Standard-Feed. Das ist ja dann praktisch der WordPress-Name und dann /RSS. Warum schreibe ich jetzt die? Oh, ja, ich habe so Wurschtfinger auf dem Tablet. So. Und dann arbeite da. Komisch, dass man das Klicken bei dir auf dem Tablet hört. Ja, das ist ein Feature, dass man das wieder echt anhört. So wie die, ne? Ja. Und es wird kein RSS, kein Button angezeigt. Ja, dann liegt es am Cache oder sonst irgendwas. Also siehst, bei uns ist immer dieses Ding drin und ich bin auch zu faul, dem RSS-Feed zu programmieren. Das ist nur dieses Hacking. Also prinzipiell geht's, bloß wieder nicht bei uns. So, gut. Das kommt noch. Das kommt noch. Das bringen wir hin. Ja, genau. Es kann auch sein, dass du zuerst eine neue Version, also eine neue Folge rausbringen musst, vielleicht. Vielleicht ist ab jetzt, ab in Zukunft. Kann auch sein. Nein, nein, weil das Häkchen ist ja schon gesetzt gewesen. Aber drin. Ja, bei mir, ja, bei ja. Mir zeigt es auch nicht an. Ja, schaut ihr das aber auf einem RSS-Reader an. Weil ich sehe jetzt gerade auf dem RSS-Feed, wenn ich den RSS-Feed einfach so über den Bildschirm aufrufe, sehe ich es auch nicht. Wenn ich das Ganze aber über den RSS-Reader anschaue, dann ist okay. Der Flatter-Button drin. Ober. Na gut, wir dürfen gespannt sein. Weil ich denke mir, wenn du das so aufrufst, einfach im Browser drehen, dort wird ja sowieso nicht alles dargestellt, was eigentlich im RSS-Feed drin ist. Weil bei uns sind jetzt zum Beispiel die ganzen Shownotes drin, die siehst du jetzt, wenn du das Ganze so aufrufst, siehst du das auch nicht. Ist abgekürzt. Über den Browser. Apropos, wenn wir es gerade dafür aufrufen und Browser und RSS, Feed haben und Reader, Statistiktechnik, ne? Nutzt ihr da irgendwas? Also wie oft da euer Blog mal aufgerufen wird oder so, weil also ich speziell habe da ja eigentlich gar nichts am Laufen. Gefährliches Thema. Ja. Ja, gut, dass wir es aufgeschrieben haben. Nee, es schreien immer alle, das ist böse und Google ja sowieso nicht und. Können dir aber trotzdem sehr detailliert sagen, tagtäglich, wie die Statistik läuft. Was ich immer faszinierend finde. Und es gibt ja grundsätzlich drei Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt drei große Möglichkeiten. Das einfachste ist dieses StatPress. Das ist ein Plugin, das könnt ihr reinladen und das zeigt eine relativ einfache Statistik an. Und ist die genau oder? Ha? Ist die genau oder ist das genau? Ja, mehr oder weniger genau. Also das ist die Frage ist, was nie funktioniert, so ziemlich bei keiner Statistik ist, wenn du dein Blog oder dein Podcast versuchst zu vergleichen mit jemand anderem. Das würde ich nie machen. Sondern was solche Statistiktools einfach aussehen, du kannst gewisse Trends ablesen. Also kommt zum Beispiel was ich sehr interessant zum Beispiel finde, ist, wie müsste ein Titel eines Podcasts sein, dass es ankommt oder nicht? Weil ich stelle fest, es gibt ganz massive Unterschiede. Wir haben ja mal so einen Titel gemacht vor kurzem, da haben wir gesagt, die Podcast-Szene ist langweilig. Wir hatten noch nie so miese Downloadzahlen. Okay. Obwohl das ja nur ein Witz war. Aber das funktionierte gar nicht. Ja, Sarkasmus ist immer... Und wenn irgendetwas Positives im Titel drin ist, dann siehst du das an der Statistik, also dass die Statistik steigt. Und von dem her finde ich es sehr interessant. Jetzt, ob man jetzt bei jedem Blog wirklich das statistisch mäßig so detailliert anschauen muss, ist natürlich mal grundsätzlich fragwürdig. Weil so viel sagt es ja auch nicht aus. Also gerade für Podcaster nicht. Also beim Podcaster finde ich es jetzt wichtiger, dass er weiß, wie viel Downloadzahlen das er hat, als wie viele Leute das auf die Webpage kommen, interessiert den Podcaster eh nicht unbedingt gewaltig. Wir reden ja hier von Download, also von Website-Klicks und nicht Downloads. Jetzt, bei der Podunion ist es ein bisschen anders. Aus dem Grund heraus, weil wir sind ja möglichst interessiert, dass möglichst viele Leute, ich lasse jetzt das Thema Geschwindigkeit mal weg, aber sonst gehen wir möglichst viel auf die Seite gehen, weil wir ja andere Podcasts dort promoten. Darum machen wir uns ja auch so einen riesen Aufwand mit den Shownotes etc. pp. Weil wir die Leute auf der Webpage wollen. Und deshalb möchten wir natürlich auch sehen, wie viele Leute oder wie müssen wir das Ganze aufbauen, damit die Leute die Webseite besuchen. Und zwar auch wollen wir wissen, wo gehen die Leute denn hin? Also bringt diese Linksammlung etwas oder bringt sie nichts? Zum Beispiel. Woher kommen die Leute? Sind es mehr Deutsche, mehr Schweizer, mehr Österreicher, etc.? Und dann gibt es ja auch noch dieses, wie heißt das? Quibic, keine Ahnung. Das Piwik-Plugin da. Hm. Genau, das ist ja nicht wirklich ein Plugin, sondern das installiere ich auf dem Server und dann kann ich meine Webseite mit ein bisschen Code versehen und dann kann ich dort das Ding machen, für alle, die gegen Google sind. Ja, aber da gibt's auch schon wieder so zwecks Datenschutz und so, da war ja auch irgendwas letzte Nest, ne? Richtig, also auch dort gibt es gewisse Vorbehalte, aber das ist das Datenschutzthema. Ich stehe dazu, ich habe überall Google Analytics drin. Aus dem Grund heraus, ich will relativ genau wissen, was die Leute machen. Ich will nicht wissen, wer das ist. Weil wer dagegen ist, der kann sich auf seinem Browser ein einfaches Tool installieren, das gibt es überall, und dann sehe ich weder die IP-Adresse noch sonst irgendwas. Und wenn ich sehe, also interessant ist vor allem auch dieses Tool, das Tool zeigt auch an, ob die dementsprechende Webseite, wo ich momentan drauf bin, ob da Google Analytics drin ist oder nicht. Und das kann ich ausschalten dort, dass also nichts an Google geht. Und eine Seite zu finden, heutzutage auf dem Web, die nicht bei Google Analytics ist, ist echt ein Kunststück. Darum fand ich, ich mach's auch. Ich passe mich einfach mal an. Nee, weil Google Analytics, ich finde Google Analytics, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von allen wahrscheinlich gesteinigt, aber sorry, es ist das beste analytische Tool, das es gibt. Weil es ist sehr detailliert, man kann einiges daraus rausholen. Und ich will ja nicht wissen, ist das jetzt Kai oder Reiten, der jetzt gerade auf der Seite ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern diese Person ist aus Deutschland und wo, auf welchen Seiten ist sie? Und das interessiert mich eigentlich nur, damit ich eben sehe, hey, so und so viele Leute gehen auf irgendeine Unterseite oder nicht. Und das heißt, hey, diese Seite vielleicht aufbauen oder nicht oder wie auch immer, oder? Und da funktioniert eben Google Analytics relativ gut. Jetzt bei Google Analytics kann man ja einfach, wenn man sich dort anmeldet, bekommt man seinen Code und den muss man einbauen bei sich im WordPress, respektive auf der Website. Jetzt gibt es aber auch ein Tool, ein Plugin, das das besser macht. Aus dem Grund heraus, weil wer Google Analytics und diese Webmaster-Tools genau anschaut, der sieht, man kann dort einige Sachen in diesem Code verändern, damit man eben auch Details weiß, also gewisse Downloads. Das heißt aber jetzt nicht die Downloads von Audiodateien, die werden nicht angezeigt, aber Downloads von anderen Geschichten, also zum Beispiel von Bildern etc. Und das macht dieses Tool eben automatisch, da muss ich nicht selbst programmieren und seither benutze ich dieses Plugin, Google Analytics für WordPress. Da kann man jetzt verschiedene Meinungen sein. Meine Meinung, bitte, liebe Leute, nicht steinigen, ist einfach so. Ein weiteres Tool, das ich hingegen wieder sehr wichtig finde, ist dieses Google XML Sitemaps. Das hat eigentlich sehr wenig mit Google zu tun, sondern es geht mal grundsätzlich um Search Engines. Weil eine Search Engine hat relativ grundsätzlich, sollte diese Search Engine ja sämtliche Subseiten, die du hast, indexieren, damit man sie eben in dieser Search Engine auch wieder finden kann. Und das betrifft Google, Yahoo, Bing, AskimEd, was auch immer. Ja? Und das Problem ist, weil ja WordPress eine Datenbank ist, diese Tool können das nicht immer. Das sieht man, eben bei Google sieht man das sehr detailliert, weil in Google diesen Webmaster-Tools kann ich aufrufen, welche Seiten wurden indexiert und welche nicht. Und wenn man das mal anschaut, bei einem WordPress werden relativ wenige Subseiten indexiert. Und das ist ein Problem. Und da gibt es eben ein Tool, das macht nichts anderes, als aus sämtlichen Seiten eine XML-Datei zu machen. Und die wiederum werden von diesen Search-Robotern abgegrast und finden so diese Subseiten. Und so wird eben auch euer ganzer Blog sauber indexiert und somit natürlich auch von Leuten gefunden. Und das macht sehr Sinn, dass man das installiert. Wenn man gefunden werden will. Wenn man das nicht will, lasst die Finger davon. Habe ich euch jetzt überfordert? Aber <wegen. Ja. lacht> Also ich. Ja, das sind so Dinge, da denke ich nicht drauf. Das ist halt so. Aber gut, da haben wir es mal gehört und weißt du, gibt's was. Ja, also es gibt ja dann auch noch SEO-Tools. Die setze ich selbstverständlich auch ein. aber die habe ich jetzt extra nicht aufgenommen, weil, ich wünsche mir zwar einen Shitstorm, aber nicht wegen so einem Mist. Okay. Also sport's euch. Ja, das war jetzt doch einmal eine nette Auflistung. Aber das waren ja jetzt lauter einzelne Geschichten. Aber jetzt haben wir doch gesehen, es gibt ja auch noch ganze Sammlungen an Tools, die womit am Rutsch praktisch ein bisschen was abdecken, richtig? Ja. Vielleicht machen wir uns da der Kai mal etwas sagen, nachdem er jetzt schon den so wenig gesagt hat, ja, und den Schweinebraten hierher geschleppt hat, mein lieber Mann, das ist ja ein Riesenteil. Was ist jetzt mit meinen Knödel? Ich habe gesagt, du kriegst beim Beilongsalat. Nee. Da, das kleine Schüsserle. Na, Rico, du kannst gern von mir einen Knödel haben. Bin ja nicht wenigstens so. Das. Ja. Vielen Dank. Oder auch zwei. Tja, Kai, das ist dein Schweinebraten. Ja, ich esse dann den Schweinebraten. Ja, genau. Da lacht er. Ja, ich habe Jetpack bei WordPress installiert. Weiß nicht, ob das jetzt explizit was für Podcaster ist. Du hast halt eben auf der Startseite eine Besuchsstatistik von deinem Blog, hast die Möglichkeit, weiß gar nicht, ob die in der normale WordPress-Konfiguration du Twitter, Facebook, Google und so was eingeben kannst, dass deine Beiträge dorthin geteilt werden. Du hast ein Kommentarsystem, mit dem sich die Besucher auch über Twitter, Facebook und so weiter einloggen können. Müssen also keinen WordPress-Account haben. Du kannst per E-Mail blocken. Es gibt eine Bildergalerie mit Karussell, nennt sich das, wo man einfach so weiterdrücken kann. Mehr halt eben was für die normalen Blogger. Rechtschreibung, Grammatiküberprüfung und noch verschiedene Sidebar-Widgets und noch vieles, vieles mehr. Das habe ich also immer standardmäßig installiert. Findest du nicht gut? Also habe ich auch nicht installiert. Krämpf. Das ist Krämpfzeug. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Ja, okay. Ja, das Jetpack ist entstanden durch für die Leute auf WordPress.com, also die dort ihren Blog haben. Weil ursprünglich konnte man dort ja nur sehr wenige Plugins installieren oder fast gar keine. Und dann wurde dieses Jetpack gemacht und das ist eben eine Sammlung von gewissen Standard-Plugins. Ja, genau. Das Problem, wer das ein bisschen über die letzten Jahre verfolgt hat, diese Plugins kann man alle auch einzeln haben. Man muss das nicht in diesem Jetpack haben. Das Problem ist, es gab in der Vergangenheit einige von diesen Plugins, die da drin sind, die waren unsauber programmiert. Die Programmierer haben auch das korrigiert. Bis das aber wieder zurück in dieses Jetpack ging, ging es mehrere Monate. Das finde ich mal grundsätzlich nicht gut. Dann, wer sich das genau anschaut, der braucht vielleicht ein, zwei dieser Funktionen. Wieso muss ich mir denn das ganze Jetpack installieren? Dann gehe ich mir doch diese Plugins einzeln installieren. Also für einen privaten Blog, meine persönliche Meinung, finde ich dieses Jetpack nicht gut. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Weil es zu wenig oft geupdatet wird. Ja gut, ich habe das von Anfang an nutze ich das halt eben. Wie viel Mal hast du schon geupdatet? Ja, letztens gab es da nochmal was. Schweig gehabt. Also ich würde es nicht empfehlen, aber es sind gute Funktionen absolut dabei. Also zum Beispiel diese Bildergalerie-Karussell ist zum Beispiel etwas, das witzig ist, aber grausam Performance braucht und da gibt es wesentlich Besseres. Und ich finde es einfach im Endeffekt, wenn ich dann nur ein oder zwei von diesen Funktionen brauche, habe ich viel Code in meinem WordPress drin, den ich nicht nutze. Und das ist unnütz. Wer alles braucht, ja, das soll es installieren. Und für alle anderen würde ich sagen, schaut euch die Funktionalität an und nehmt die einzelnen Plugins, dann seid ihr besser bedient. Aber wie schaut denn das aus? Mal so eine Frage jetzt mal. Ich meine, du bist ja jetzt jemand zum Beispiel, der permanent irgendwo irgendwelche WordPress installiert, sag ich mal, ne? Mhm. Kann man sich da nicht einfach auch irgendwie so ein Tool irgendwie, oder gibt's da irgendwas, wo ich sage, okay, ich habe jetzt ein Tool, wo ich mir eine Art Baukasten selbst zusammenstellen kann, wo ich sage, okay, wenn ich immer ein Plugin, also wenn ich ein WordPress installiere, dann tue ich sowieso standardmäßig immer die 15 Plugins installieren als Beispiel halt, ne? Kann ich dann nicht einfach irgendwie was, ein Plugin dann haben oder irgendwie ein Tool, wo ich dann die 15 schon immer dabei habe und die dann mit einer Installation, dass er die alle installiert praktisch nacheinander? Ja, das gibt's und das nennt sich WordPress.org. Aha. Weil, okay. Wenn du dich dort angemeldet hast, kannst du deine Favoriten-Plugins anzeichnen. Aha. Und wenn du dann ein WordPress installierst, sagst du Plugins installieren, dann siehst du deine Favoritenliste, klickst alle an, sagst installieren, sind alle drin. Auch auf der privaten WordPress-Installation dann? Auf jeder Installation, die du irgendwo auf der Welt machst. Das ist ja dein Account, wo du dann reingehst, okay, wo du dich anmeldest. Und dann hast du deine Plugins auf dem aktuellsten Stand. Cool. Ja, wenn man es nicht weiß, ne? Ja, wusste ich jetzt auch nicht. Steht riesengroß auf wordpress.org. Ach so, das ist das englische Ding, ne? Noch in Deutsch was? Kann man nachschauen. Die Seite gibt's auch in Deutsch. Wieder was gelernt, hä? Siehst du mal. So, Leute, und ich gehe jetzt mal meinen Strumpf auswinden. Bis gleich. Ich verstehe euch Deutschen jetzt, dass ihr mit den Schweizern Probleme habt. Ich muss bei solchen Aussagen immer zweimal überlegen. Ach so. Strumpf auswinden? Ich dachte an wirklich einen Strumpf. Was windet der jetzt aus? Hat er einen Fuß in Wasser gesetzt? Ich denke, in der Toilette. Was hast du denn sonst noch so für Plugins installiert? Eigentlich gar nicht so viel. Lass mal gerade gucken. Irgendwelche Darstellungen? Nee, eigentlich. Lässt du zum Beispiel bei deinem WordPress, damit man, dass die Leute deine Beiträge auf Facebook, Twitter etc. promoten können, hast du unten bei deinen Beiträgen so diese? Ja, die habe ich, aber das ist, glaube ich, in dem Theme mit drin, das ich nutze. Oder ist es auch die von Jetpack? Kann auch sein, dass es von Jetpack ist. Ist beides möglich. Achtung, bei Themes, da kommen wir bei der Theme-Installation drin. Viele Themes haben gewisse Plugins integriert. Mhm. Weil das ist eben etwas so, dass ich bei Kunden sehr oft sehe, das sind eben diese Klick, also diese Knöpfe drin. Ja. Und je nachdem, welches Plugin das da genutzt wird, weil 80% der Plugins kommen diese Knöpfe von irgendeinem Hoster. Und die brauchen unheimlich viel Geschwindigkeiten. Also ich habe letztens bei einem Kunden dieses Plugin rausgeschmissen und die Seite wurde 4-mal schneller. Also alle, die so etwas installiert haben, weil das haben eigentlich fast alle irgendwo, geht mal hin, geht auf dieses Pingdom, ja, testet die Geschwindigkeit dieser Seite und deaktiviert mal diese Knöpfe, Social Media Knöpfe und schaltet, also und lässt nochmal über Pingdom sehen, wie schnell das der Zugriff ist. Wo der Unterschied liegt, ja. Wenn es kein Unterschied ist, wunderbar wieder einschalten, dann ist das nämlich ein gutes Plugin, das ihr nutzt. Wenn es ein Unterschied ist, überlegt euch ganz genau, ob ihr das wirklich braucht oder nicht. Weil es ist also gewaltig, wie viel Aufwand das es braucht. Das ist ein klassischer Punkt, der sehr viele Webseiten langsam macht. Also das, was ich hier nutze, das ist dann von dem Jetpack, ne? Kann sein. Also Jetpack hat so etwas drin, kann aber auch sein, dass das Theme bei dir so ein Standard-Plugin drin hat. Nee, es ist von Jetpack. Hier steht nämlich Jetpack eigene CSS und JavaScript deaktivieren. Das habe ich noch nie getestet. Es wäre jetzt auch mal interessant, ob das gut ist oder nicht. Das ist halt eben, du hast hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit von den Diensten her, wie das bei WordPress.com zum Beispiel ist. Du kannst hier E-Mail drucken und sowas reinziehen, Pinterest, Tumblr, Pocket und so weiter. Kannst du bei diesem Plugin auch anzeigen, wie viel Likes das du auf WordPress hast? So diese kleine Sprechblase mit Nummern drin. Das kann ich bei Jetpack. Meinst du, wo die diese kleine Logos von deinem dieses Avatar da erscheint? Nee, wenn du auf Like drückst. Einfach nur, dann ist normalerweise so ein Facebook-Knopf und nebendran so eine Sprechblase. Ach so. Da steht dann irgendwie das kann 1 man, oder 10.000 drin, was auch immer. Kann man, glaube ich, nicht. Ich meine jetzt halt dieses WordPress-Like, wie es bei WordPress.com ist. Das kannst du über das Jetpack auch installieren. Ja. Weil sobald du das eingeschaltet hast, hast du das Problem, dass das WordPress permanent bei Facebook nachschauen geht, muss ja, um diese Zahl darzustellen. Ja. Und das kostet dich garantiert 2 Sekunden an Zugriff auf diese Seite. Nee, sehe ich jetzt da nicht, dass man das einstellen kann. Du kannst nur... Schalte das bitte ab. Ja. Das bringt nichts. Außer dort drin steht 100.000 und ihr wollt den Leuten das zeigen. Aber so, wenn dort 0 drin steht oder 1, aus Erbarmen klickt da niemand drauf. Leute, vergisst es. Ja, ob das überhaupt was bringt, diese Sharing-Buttons da unten drunter, ist die Frage. Ja, auf diese kommen wir später noch. Es gibt dort auch, also ich finde schon wichtig, dass man so etwas drin hat. Es gibt aber auch Plugins, wo nicht auf Geschwindigkeit auf die Geschwindigkeit. Oh, war das jetzt schön. Oh. Ist der Strumpf trocken? Keine Details, bitte. So. Aber Rico, ich sehe gerade, das ist da drin. Also ich habe hier bei Facebook eine 1 stehen und bei Twitter eine 6 bei dem... Heidi, nur eine halbe. Danke. Oh, schön. Aber Kai, dann probier es mal aus. Dann mal die URL ein bei Pingdom, schau dir die Zahl an, dann schaltest du dieses Plugin mal aus und gib es nochmal bei Pingdom ein und dann siehst du den Unterschied. Okay. Du wirst erstaunt sein. Aber das müssen wir jetzt nicht in einem Live der Woche. Nee, machen. Müssen das wir geht nicht. Nee. Aber Aiden, was du installiert hast, was ich zu wenig kannte und wo ich mich frage, für was du das genau brauchst, du willst ja auch deine Streams darstellen. Ja. Du hast dieses Media Button Dingsbums. Mhm. Ich kannte das nicht. Was macht das genau? Damit kannst du, wenn du einen Icecast Server oder einen Shoutcast Server, das sind praktisch so Streaming Server, mit denen man so Radio machen kann, die kann man dann da einbinden, dass man dann praktisch bloß draufklickt auf so, also das Plugin bietet praktisch so Play-Buttons an für verschiedene Player und dann klickt man da drauf und dann schnallt halt praktisch der Browser, dass er jetzt dann euren Winamp oder Windows Media Player oder so aufmachen muss, um dann abzuspielen. Allerdings. Okay, also du könntest jetzt eigentlich auch beim Padlove Player reinmachen, aber um das geht es nicht. Es geht nicht, das auf der Webseite anzuhören, sondern es geht darum, dass eben diese Spezialprogramme das automatisch starten. So meinst du das? Die lokalen, ja, installierten Player starten, weil das ja, wie gesagt, kein Podcast ist, der wo da gestartet wird von der Website, sondern direkt vom Livestream, wenn wir eine Live-Sendung machen. Dann gibt's eben eine URL und über die URL kann man sich dann praktisch den Stream abfangen. Da werden halt die Daten geschickt und durch den Klick auf so ein Symbol dann startet halt ein dementsprechendes Programm, über das ihr das dann hören könnt. Sei es euer Windows Media Player oder euer iTunes und wie es halt alles hast. Ist das aber nicht einfach, also das anstatt http://// und dann die Adresse des Shoutcast-Servers drin ist, dass da vorne halt irgendwie steht vlc://, und dann die Adresse. Ist das nicht der einzige Unterschied? Ist da mehr dahinter? Ich habe mir das noch nie genau angeschaut. Ja, du kannst, wenn du so einen Stream startest, musst du bei deinem Broadcast-Tool, also derjenige, der wo jetzt gerade die Live-Sendung praktisch an den Server schickt, der meldet sich ja praktisch mit einem Broadcast-Tool an dem Server an und sagt, hallo, ich bin der Raiden und ich schicke das jetzt halt über den Mount Point. Und zwar, es können ja gleichzeitig mehrere, theoretisch, sich auf den Server connecten und gleichzeitig verschiedene Radioshows machen, als Beispiel. Und das Ganze unterscheidet sich, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, nur unter Mount Points schimpft sich das. Und angenommen, wir haben jetzt Mount Points 1, 2, 3. Ich bin die 1, du wärst die 2 und der Kai die 3. Und je nachdem, wenn wir jetzt alle um 14 Uhr senden würden und ich jetzt aber nur den Rico hören will zum Beispiel, dann müsste ich da den Mount Point 2 hinterlegen. Okay. Und du hast es bei der Reidinger.de-Seite, damit man eben nur euch hört. Genau. Und nicht, wenn die Landfunker auch kommen und deine Infrastruktur brauchen, dass die dann nicht auch über diesen Player laufen. So hätten wir es theoretisch auch machen können, ja. Hätte man können, ja. Also das wäre die Idee. Das ja, genau. Eine andere Geschichte. Aber das wäre die Idee, das habe ich richtig verstanden. Okay. Allerdings sehe ich aber gerade, dass dieses Plugin auch schon seit 2 Jahren immer abgeredet worden ist, ne? Wo wir dann wieder bei Plugin-Sicherheit waren, ne? Ja. Aber gut. Tja. Ein bisschen Risiko ist halt immer dabei. Genau. Und ein Plugin, das du eingesetzt hast, das ich früher eingesetzt habe, das ich jetzt aber nicht mehr einsetze, ist TablePress. Mhm. Wieso setzt du das ein? Und zwar, ich wollte einfach mal ein paar Tabellen aller Excel-Features, sage ich jetzt einmal, darstellen in einem Artikel. Und das habe ich erst versucht mit ganz normal billig HTML und so. Aber das ist dann blöd wieder zu pflegen und was hinzufügen, weil als Beispiel, da wo ich jetzt eben eingesetzt habe, das ist zum Beispiel einmal eine Besucherliste. Ich war 2013 beim Podcaster Barbecue in Köln. Da habe ich übrigens auch den Rico kennengelernt. Und nicht kennengelernt, aber zum ersten Mal live gesehen. Ach so, stimmt, ja, stimmt. Ja. Face to face, sagt man so schön. Und da dachte ich mir, cool, bist bitte daheim, hat mir Spaß gemacht. Und machst doch mal eine Liste, wer eigentlich alles da war. Und das habe ich erst eben mit einer HTML-Seite gemacht und dann kam halt zurück, ja, aber ich war nicht dabei und das hast falsch gemacht und etc. Und vom ganzen Pflegeaufwand war es dann sinniger, eben eine schöne Eingabemaske zu haben, um die Tabellen zu pflegen. Und das macht halt das Plugin zum Beispiel. Ja, und ich finde das Wesentliche, wieso das ist ursprünglich, also bei Podunion haben wir das auch drin, was ich praktisch fand, war, dass du eine Tabelle aufsetzen kann, wo der User, der auf die Webseite geht, kann nachher die Tabelle mit einem Klick unterschiedlich sortieren. Also zum Beispiel nach Name, nach Vorname oder wer auch immer, dass er das will, oder? Und das ist, jeder, der HTML und CSS und Skripten kann, weiß, geht natürlich auch so, ist aber mühsam und viel Arbeit. Und darum habe ich das ursprünglich benutzt. Ich habe allerdings dann rausgefunden, dass man die Seite nachher nicht mit anderen, also bei anderen WordPress, wo du dieses Plugin nicht drin hast, wird die Seite lausig dargestellt. Weil der Code natürlich dann nicht dementsprechend ist. Und seither baue ich das nicht mehr ein. Aber ich sehe den Vorteil. Also jetzt mache ich mir die Mühe und programmiere das selbst. Aber eine gute Alternative vielleicht noch, das wäre, wenn man Google Docs benutzt, habe ich gesehen, es gibt ja auch Plugins, wo man sich dann eben die Tabellenapplikation von Google dann einfach rein rappen kann, ne? Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, kommen wir dann bei den Formularen noch zu diesem Thema, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Okay, aber ich finde ja, aber ich weiß sehr viele nicht. Aber das wäre jetzt eine Alternative eben zu diesem Table-Plugin. Weil da hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, das dann wieder in anderen Formaten noch raus zu exportieren, ne? Und auch schön darzustellen, ohne großen Aufwand etc. Ja, und es können mehr Leute das Dokument pflegen dann. Ja. Ist ja auch ein Punkt, weil ich muss ja nicht jedem dann immer Zugang zu meinem WordPress geben. Ja. Also auch so seine Vorteile. Ein anderes Plugin, was ich auch noch sehr gerne nutze, das ist dieses Page Links To. Und zwar ist eigentlich ziemlich cool, weil man kann damit, wenn man eine neue Seite, zum Beispiel, man hat jetzt eine Seite, hier geht's zum Sponsor von mir aus, ne? So. Dann hätte man ja theoretisch eine Seite ohne Content, wenn man da nichts reinschreibt. Und dieses du kannst praktisch, wenn du eine Seite erstellst, dann taucht es ja irgendwo auf im WordPress, oben als Reiter zum Beispiel. Ja. Das wäre zum Beispiel die Home-Seite. Als Beispiel, die Seite Home ist standardmäßig da und die taucht auch irgendwo immer auf. Ja. Als Reiter. So. Wenn du jetzt eine neue Seite erstellst und nicht jetzt einfach, hier geht's zum Sponsor, dann wäre das ja einfach nur eine Seite, die wo so heißt, die wo, zumindest bei meinem Theme, auch neben Home angezeigt wird und wäre im Endeffekt eine leere Seite, wenn ich da nichts reinschreibe. Wieso machst du sie denn, wenn du nichts reinschreibst? Naja, weil ich halt gerne darüber aber woanders hin verlinken möchte. Und das macht das Plugin. Ich kann dann sagen, okay, diese Seite hat keinen Content, aber wenn jemand auf den Button klickt oder auf die Seite klickt, wird er automatisch weitergeleitet irgendwo anders hin. Das kannst du aber doch auch übers Menü machen, einfach einen Link. Das WordPress standardmäßig. Ja. Ich kann doch in einem Menü oder wo auch immer einen externen Link eingeben. Auf Google zum Beispiel. Ja. Blödes Beispiel, aber einfach so zum Verdeutlichen, ja. Ja, oder ich mache halt, ja, das geht bestimmt, aber wenn du, oder du machst halt eben eine Seite und dann kannst du auch sagen, die hat keinen Content, aber dafür leitet die woanders hin. Ja, aber das geht ja auch über den Link, den du bei dem Menü eingeben kannst. Passt ja, aber ich arbeite halt nicht so mit selbst customisten Menüs. Ich habe hier das Standardding, ne? Ja, aber ich dachte eben, im Standardding geht das auch. Vielleicht jetzt in den neueren Versionen, aber... Ich bin nicht sicher, keine Ahnung. Also bei mir geht das, aber ich bin nicht sicher, hat das jetzt etwas mit dem Theme zu tun? Weil ich arbeite mit meinem eigenen Framework, vielleicht haben wir das dort mal eingebaut oder nicht? Keine Ahnung, oder ist das Standard? Müsste ich ausprobieren. Nee, das also das ist doch Page, schwierig. Also mir wäre jetzt da oder bis heute keine andere Möglichkeit bekannt, das zu tun. Bis auf mit dem Plugin. Ja. Und funktioniert super. Ja, einmal frei. Schaue ich mir mal an, ob das standardmäßig geht oder nicht, weil sonst ist es natürlich auf jeden Fall, wenn es nicht geht, weil das brauchst du natürlich schon öfters, also dass du auch mal einen Link in einem Menü hast, wo eben außerhalb von deinem WordPress irgendwo hingeht. Und wie gesagt, ich arbeite ja nicht mit so Custom Menüs, wo man sich selber zusammenbauen kann, sondern ich benutze halt nur das Standardding. Naja, aber du willst ja zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, ein Forum verlinken von deiner zum Beispiel Webpage her. Ja. Oder? Und die ist natürlich nicht in deinem WordPress, sondern irgendwo anders. Also, ja. Und dann brauchst du solches Zeugs. Aber eben, ich dachte, geht standardmäßig. Ja, du kannst nicht. Du kannst unter Design-Menüs kannst du auf Seiten verlinken, auf Links und auf Kategorien. Dachte ich eben. Ja, ja. Das geht schon. Was da standardmäßig geht, aber ich bin nicht sicher. Und du hast ein Standard-WordPress installiert, also ohne irgendwie ein spezielles Theme drin. Ich habe halt ein Kauf-Theme, ne? Ja, ich habe auch ein Kauf. Ja. Und vom selben Hersteller habe ich das wie der Raiden. Ja. Denk mal, das liegt nicht am Theme. Ja, schauen wir mal an, mal ein leeres WordPress installieren, gut, ohne spezielles Themes und dann mal ausprobieren. Vielleicht habe ich da auch den Fehler 60. Schauen wir mal, ne? Also, kann ja sein. Oder vielleicht hast du mal ein Plugin installiert, das inzwischen seit jetzt standardmäßig in WordPress drin ist, dass du das Plugin gar nicht brauchst. Kann auch sein. Klären wir ab. Wir dürfen gespannt sein, was ich schon wieder alles übersehen habe. Aber so ein wichtiger Block an Plugins sind ja die ganzen Kommunikationstools, weil wir, ich finde es ja immer relativ witzig, wenn es Blogger gibt, die ihre Kommentarfunktion abschalten und. Sie wollen nur senden, weil sie zu faul sind, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Berühmtes Beispiel MS Pro. Nichts gegen MS Pro, weil seine Artikel sind ganz toll, aber er ist der einzige Blog, wo ich das akzeptiere. Weil er gut ist. Weil bei allen anderen finde ich, nee, also für mich ist Plugin wie Podcasting ist eine Kommunikationsgeschichte und sonst wer das abgeschaltet hat, der nervt mich. Meine persönliche Meinung. Aber dann gibt es noch sehr viele Geschichten, wie man das noch spezieller machen kann und wie man die Leute noch besser an den Blog binden kann. Was nutzt ihr da so für Tools, Plugins etc.? Also ich benutze halt zum Beispiel Informer. Und zwar, bei uns ist halt so, wir haben zwar ein Stammteam und damit das Stammteam immer benachrichtigt wird, wenn sich was am Blog tut, kann man halt über das Plugin sagen, informier alle registrierten Leute, wenn da jemand einen Kommentar schreibt oder so. Weil ich glaube, standardmäßig, aber wie gesagt, ne, das ist jetzt wieder mein Laienwissen, wo wir vorhin festgestellt haben, ist es so, dass ja normalerweise nur der Administrator benachrichtigt wird, oder? Und mit diesem Plugin wird halt jeder registrierte User informiert. Das müsste ich mal bei Podunion einsetzen, dann sieht man vielleicht gewisse Leute auch ab und zu mal wieder. Nee, böse. Ja, aber also, wo ich so ein Tool wichtig finde, ist, wenn, da kommen wir aber später nochmal drauf, zum Beispiel, wenn jemand einen Kommentar schreibt, dass er und jemand anders antwortet auf diesen Kommentar, dass er das per Mail, also die Möglichkeit hat, das per Mail zu bekommen. Jetzt, das ist aber nicht das. Dieses Informer informiert einfach alle Leute. Genau. Also alle Leute, die du angegeben hast. Alle Leute, die wo registriert sind, also auf die Teammitglieder, halt im Endeffekt sind registriert. Ja. Okay. Und finde ich auch gut so, weil dieses aktive Schauen immer auf dem Blog, gibt's was Neues, ne? Das macht die ja wahnsinnig. Und so werden es einfach alle informiert und der, wo Lust hat, kann dann, ne? Und da steht, ich überlege mir jetzt gerade, aber ich stelle fest, überall, wo ich wichtig bin, also wo es wichtig ist, wo ich informiert werde, bin ich sowieso Admin. Aber ja, ich kann mir jetzt in eurem Fall, kann ich mir das absolut vorstellen, dass du eben mehr Leute informieren willst als nur die Admins, ja. Naja, klar, weil es gibt da bloß mich als Admin, ne? Ja, klar. Also wenn ihr jemanden hacken müsst, dann mich. Und müssen Leuten auf die Nase. Ja, ja. Eine böse Überraschung erleben. Auf aller Fall, dass sie alle informiert werden und kriegen dann auch eine E-Mail und da steht dann auch drin, was geändert wurde. Also praktisch, angenommen, ich würde jetzt einen Artikel ändern, würden die auch genauso informiert werden. Und wenn jemand einen Kommentar schreibt, dann würde der Kommentar in der E-Mail schon mit drin stehen. Und dann sieht man ja dann schon, an wen das Kommentar eigentlich gerichtet ist. Also finde ich cool. Ja, finde ich auch cool. Und ich bin dankbar drüber, weil so musst du mir die Leute anschreiben, hey, Bob, pass auf, hier ist ein neues Kommentar für dich, oder hey, ne? Schon nicht schlecht. Das werde ich mal bei der Landung einbauen. Braucht ihr eigentlich noch Foren? Gott, ich bin ein Fan. Jetzt mal abgesehen von WordPress, nutzt ihr selbst noch irgendwie Foren? Ja. Ja? Also, ja, das ist ja kein Geheimnis. Wie gesagt, ich war ja damals in anderen Communities noch unterwegs und Forum ist für mich immer die Kommunikationsplattform ever. Dafür schmeiße ich ihr wisst ja, ich bin selber kein Facebook-Freund etc., Fan, aber natürlich sind so Facebook-Gruppen, die haben schon was für sich, um Gottes Willen, will ich gar nicht abstreiten. Ne? Und hier alles dynamisch und von jetzt auf gleich, ne, total toll, keine Frage. Aber wie gesagt, ich mache halt, was dahinter steckt, nicht, ne? Den Konzern an sich. Und drum bin ich bin echt ein Freund von Foren, weil da kann man drüber diskutieren, da ist alles dokumentiert, weißt du, was ich meine? Top. Ja, ich kenne Foren auch und ich bewege mich auch in diversen Communities, wo alles in Foren abgewickelt wird. Ich persönlich finde Foren, also das Einzige, was mich daran stört, ich kenne noch kein Forum, mit ein paar Ausnahmen, das einigermaßen brauchbar ist auf den Tablets oder auf den Handys. Das stört mich ein bisschen, weil gerade so aktuelle News nachlesen und so weiter und so fort und da auch antworten, das ist für mich so eine typische Tätigkeit, die ich auf meinem Handy mache. Und das ist bei Foren relativ mühsam. Einfach von der Darstellung her, weil Foren ist immer so eine tabellarische Darstellung. Aber durch das, dass ich mich sehr viel in Communities befinde, wo einfach die ganze Kommunikation ausschließlich in Foren stattfindet und wenn du dich da nicht mit den Foren auseinandersetzt, dann bist du nicht in der Community, ganz einfach. Nutze ich die natürlich auch viel, also täglich ein paar Stunden bin ich auf irgendwelche Foren. Ich finde es einfach faszinierend, dass bei den Podcastern Foren total out sind. Also haben ja schon X-Reigen, du kennst das, versucht, da ein Forum darzustellen und zu aktivieren und alle Foren, die es gibt, und es gibt auch einige, die verweisen und wird nicht genutzt. Also die Podcaster sind absolut forenfeindlich. Ist aber nett ausgedrückt. Ja. Und das finde ich faszinierend, weil ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in eine andere Community gehe oder auch mit Kunden rede und so weiter. Selbstverständlich brauchen wir ein Forum und da hast du die große Sorge, um Himmels Willen, wir brauchen viele Administratoren und so weiter, weil das Forum muss unterstützt werden. Also ich kenne hier Foren, die pro Tag bis zu 600 Artikel drin haben und so Zeugs. Und das ist ein Fulltime-Job für einen Administrator, das in den Griff zu haben. Und ausmisten. Bei den Podcastern kannst du ein Forum groß bewerben und. Also auch von, jetzt nicht von der Podunion, sondern auch von großen Seiten beworben. Und wenn es dort pro Jahr einen Eintrag gibt, dann kannst du eine große Party machen. Wir wünschen frohe Weihnachten. Weil sonst finde ich eben Foren noch relativ praktisch, weil der Punkt ist ja einfach, dass du strukturiert Daten und Fragen beantworten kannst. Und ich denke mir, gerade für Podcaster gibt es doch relativ viele Fragen. Also einerseits die ganze technische Geschichte, andererseits natürlich auch zu den einzelnen Podcasts und so weiter und so fort. Und ich denke mir, ein zentrales Forum für die Podcaster wäre doch grundsätzlich gar nicht so schlecht. Aber ich weiß einfach, alle haben es ausprobiert und es hat nie funktioniert, darum probieren wir es auch nicht aus. Wir haben ja bei der Podunion auch so ein internes Forum, das vor sich hinsieht und kein Mensch braucht. Ja. Sehr gut. Weil ich habe im letzten dieses BB Press installiert. Das ist ein großes Forum, das eben jetzt auch eine Schnittstelle hat zu WordPress und wo eben die Userverwaltung automatisch, also wenn ich einen User eingebe, ist er automatisch in WordPress drin, wie auch auf diesem PBPress drin, und das wird sehr schön dargestellt, das finde ich sehr gut und sehr empfehlenswert, aber eben. Ja gut, aber es kommt halt immer auf die Community drauf an, ne? Ja, also eben für Podcaster funktioniert es nicht, aber es gibt natürlich auch diverse Podcasts, die eben nicht, wie wir, über Podcasts diskutieren, sondern die halt irgendein anderes Thema haben. Also, ich mache ja etwas über elektronische Zigaretten und so weiter und so fort. Und diese Community, die ist extrem aktiv in Foren. Okay. Und ich denke mir, da gibt es viele Podcasts, die natürlich gleichzeitig noch in anderen Communities drin sind, weil sie eine Nische bedienen oder sonst irgendwas, wo ein Forum interessant sein kann. Weil es eben die Nische bedient und nicht die Podcaster. Wenn ihr etwas über Podcaster macht, liebe Leute, vergesst Forum. Braucht ihr nicht? Quatsch, Zeitvergeudung. Ja gut, aber schau mal, es kommt ja auch drauf an, wenn du jetzt Ja gut, aber das Plugin, das kommt halt darauf an, wie viele Leute da mitmachen. Ich war ja zum Beispiel meine Zeit lang Community Manager bei Gossig und da haben wir damals einen Wechsel des Forums machen müssen. Wir hatten vorher wir hatten das Burning Board Forum zum Beispiel, was wirklich ein sehr cooles Forum ist. Ja. Aber wenn du mal deine Nutzerzahl auf 1 Million angestiegen ist, dann nie wieder wechseln, sonst bist du tot. Ja, naja, das Problem ist, wir mussten wechseln, weil dann das Forum langsam in die Grätsche gegangen ist. Dann sind wir dann auf V-Bulletin umgestiegen. Ja. Weil das halt eben für solche Zahlen auch gemacht ist. Ja. Und ja, das war ein Akt drum. Wie gesagt, wenn meine kleine, also wenn ihr nicht mehr wie, ja, ich sag jetzt mal 1 Million Mitglieder habt in eurem Forum oder, ne, dann ist das Burning Board echt ein super Forum, ne? Mhm. Aber alles, was drüber hinausgeht, macht einen Switch. Und wie gesagt, wenn ihr so kleine Community-Projekte habt, dann könnt ihr bestimmt auch das WordPress-Plugin nutzen. Aber man muss halt nur sagen, das ersetzt halt kein richtiges Forum, was halt nur dafür da ist, ein Forum zu sein. Für große Foren gibt es ganz andere Tools. Aber wenn du so etwas betreibst, dann hast du auch vollamtliche Administratoren. Oder du hast, wenn du das dir nicht leisten kannst, dann hast du ganz viele Leute, die nebenamtlich das machen. Ja, Moderatoren. Das ist Arbeit. Also ein Forum mit 1 Million Mitglieder zu betreuen, das ist echte Arbeit. Ja, das heißt aber auch, dass du dann die Moderatoren auch bei Laune halten musst und solche Geschichten. Ja, ne? Also ja, das ist ein beschissener Job. Ja, ja. Aber mach doch nichts, kommen wir mal zu den Formularen. Ja, ich denke, diese Plugins, also diese Formular-Plugins, da muss man was haben. Ich finde es sehr schade, dass WordPress nicht standardmäßig, also von Haus aus schon irgendetwas drin hat, weil ist doch irgendwo klar, dass man irgendwo ein Kontaktformular haben muss. Und darum, und da gibt es auch unheimlich viele Plugins. Ja, also ich bin am meisten begeistert von Kontaktform 7, nennt sich das Ding. Also wer so ein bisschen höhere Ansprüche hat als nur Name, Adresse, Bemerkung, ein bisschen mehr möchte, der ist mit Kontaktform 7 sicher sehr gut bedient. Und das lässt sich auch ausbauen, zum Beispiel, dass mit Flamingo nennt sich dieses Zusatztool, dann werden die Eingaben, die in diesem Formular gemacht werden, nicht nur per Mail verschickt, sondern auch gleichzeitig in der Datenbank abgespeichert. Also das, damit eben auch ein Eintrag nicht untergeht oder wenn ihr eine Umfrage macht, dass ihr das nachher auch auswerten könnt, etc. Ihr könnt auch mit diesem Ding machen, je nachdem, was im Formular angeklickt wird, verändert sich der untere Teil des Formulars. Also es kommen Zusatzfragen oder nicht. Also es ist sehr flexibel. Wir haben das ursprünglich bei der PodUnion auch im Einsatz gehabt und dann haben diverse Leute behauptet, sie haben dort etwas eingegeben und das ist aber bei uns nie angekommen. Das hat mich sehr verunsichert. Und das möchte ich natürlich nicht. Und darum habe ich irgendwann mal das Kontaktform 7 rausgeschmissen. Da habe ich mal umgesehen, was es da sonst noch gibt. Naja, es gibt nicht sehr viel mit höheren Ansprüchen. Mit niedrigen Ansprüchen gibt es sehr viel, aber wenn man höhere Ansprüche hat, eben nicht. Und jetzt im Moment setzen wir Google Forms ein. Bei Google kann man ja auch Formulare machen und das kann man in den Blog integrieren. Und das hat auch den Vorteil, dass es sauber abgelegt wird und so weiter. Ist halt einfach Google, das ist das Problem. In Zwischenzeit habe ich auch bei Großkunden dieses Kontaktform 7 drin und es gab außer bei der PodUnion noch nie irgendwo ein Anzeichen, dass irgendeine Information verloren ging. Und in Zwischenzeit habe ich einfach das Gefühl, ich wurde da betrollt. Okay. Aber das ist jetzt reine Vermutung. Ich werde also relativ bald wieder dieses Kontaktform 7 bei der PodUnion einbauen. Und dann dürfen alle wieder mich trollen und sagen, ich habe es eingegeben, dann ist es bei dir nicht angekommen. Das ist nur so eine Nebengeschichte. Ich finde das Tool sehr gut. Oh. Du nutzt ja aber etwas anderes, oder? Genau. Also das ist mir als overpowered, wo man echt einen Haufen einstellen kann und da rumbasteln kann. Also für mich langt hier dieses Plugin Kontakt, schimpft sich das. Und das ist halt ein 0815-Ding, ne? Also Name, E-Mail, Betreff vielleicht nur. Und das war's halt, ne? Das ist eben die Art von Funktionalität, wo ich eigentlich erwarten würde, dass die standardmäßig bei WordPress drin ist. Mhm. Joomla bietet ja sowas an. So, gut. Zum Beispiel. Mhm. Also ich verstehe es nicht, wieso das WordPress nicht schon längst eingebaut hat. Aber ja, egal. Also das zum Formularen, also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht irgendein Plugin zum Thema Formular braucht, außer er programmiert das selber. Selbstverständlich kann man das auch selbst programmieren, aber... Warum soll man es selber programmieren, wenn es andere können? Ne? Weil du musst es ja dann auch wieder pflegen. Ne? Ja, dafür hast du das zusätzliches Risiko. Also MC wird dir jetzt garantiert eine größere Diskussion, Vortrag machen, wieso, dass man das selbst programmieren soll. Weil das ja auch nicht sehr schwer ist. Aber eben, ich bin auch deiner Meinung, ich zu faul. Sollen die machen, die wo du mit Lust und Leidenschaft dabei sind, weil die daten das dann auch ab. Und dokumentieren vor allem. So das Nächste. Ansonsten, ich habe noch ein Plugin bei mir installiert, der schimpft sich Mibit WebChat und im Endeffekt ist das nichts anderes, wie ich integriere mir in meine WordPress-Seite einen IRC-Client. Das heißt, ich kann von einer Webseite dann aus praktisch auf einen IRC-Chat drauf zugreifen. Nutzen wir halt. Kannst du jeden integrieren? Also die meisten Leute sind ja entweder auf Freenode oder auf Reisen oder sonst wo. Oder? Also genau. Chat-Server. Kannst du da alle integrieren? Spielt das keine Rolle? Ich kann alle integrieren. Also ich gucke nochmal kurz in mein Tablet. Genau. Aber du kannst theoretisch alles Mögliche nehmen. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Und ich habe es ja einfach mal so gemacht, weil ich habe ja nur die Pod-Union die Pod-WG bei der Pod-Union verlinkt als IRC-Chat und dort habe ich einfach das den Code genommen von Ryzen, glaube ich, auf der Webpage. Okay. So aus das iFrame und habe das eingebaut, weil ich nehme eh nicht an, dass allzu viel dort rübergehen, also von der Pod-Union in die Pod-WG gehen. Und der eigentliche Chatraum von der Pod-Union, der ist auf Freenode, den habe ich überhaupt vergessen zu verlinken. Darum ist auch nie jemand drin, außer ich. Muss mich auch nicht wundern. Aber der Punkt ist, was mir dort aufgefallen ist, ist, dass immer das Werbung in diesem Plugin drin ist. Ist das, wenn du dieses Mibit Webchat Plugin installiert, hat das auch Werbung drauf? Und das hat mich ein bisschen gestört. Wie meinst du es? Werbung? Wo Werbung? Irgendwo auf dem... Also du hast ja so ein... Du musst dir so deinen Username eingeben, bevor du connected bist. Achso, wenn wir jetzt mal die Ridinger-Seite als Beispiel nehmen. Entschuldigung? Ich bin jetzt auf der Ridinger-Seite und gehe auf Live hören. So. Ja. Dann habe ich jetzt hier unten ganz normal, zack, wenn es denn soweit ist, wir haben da LDE, so. Jetzt habe ich Chat Now, Chaos und Nickname. Und da habe ich ja gesagt, standardmäßig heißt es WG-Besucher, ne? Mhm. Und jetzt kann ich da was eingeben und drücke Connect und da ist. Keine Werbung. Nirgends Werbung. Da steht dann bloß noch in Gelb Chat Provide by Mibit. Aber es kann natürlich auch sein, warum ich keine Werbung habe, weil ich ja immer den Mozilla benutze und habe da dieses Adblock Plus drin. Ah, okay. Kann natürlich sein. Ne? Nein, weil das hat mich eben bei diesem iFrame-Variante hat mich das gestört. Okay. Und als ich jetzt eben dieses Plugin sah, dachte ich, das muss ich mal anschauen, ob das keine Werbung hat, sonst baue ich es nämlich auch ein, weil das stört mich ein bisschen. Ich mag nicht für irgendwer Werbung machen, wo ich nicht mal etwas davon habe. Ja, und wie gesagt, du kannst dir wirklich jeden Server eintragen, ne? Also Server kannst du selber einstellen, kannst auch gleich den Channel einstellen, wo er hin soll. Eben wie der Nickname standardmäßig heißen soll. Bei mir heißt da jetzt WG-Besucher und dann zählt er halt hoch, ne? Mhm. Tja, und wie halt noch die Höhe und Breite der Chatbox. Ja. Ich denke mir, für alle Live-Podcaster ist das ein wichtiges Plugin, weil ich denke mir, ich kann nicht einfach nur den Link zum IRC-Channel machen und davon ausgehen, dass jeder ein IRC-Programm installiert hat. Bedienen kann, ne? Ja. Das ist das Nächste, weil gehört ja auch was dazu. Ein wichtiges Plugin, da sind wir uns einig, ist dieses Subscribe to Comments Reloaded. Ja. Faszinierenderweise kenne ich das erst seit einem halben Jahr. Peinlich. Aus dem Grund, kam von Dirk. Dirk hat mich irgendwann mal angesprochen und fand, hey, es ist doch affenmühsam, wenn ich hier einen Kommentar eingebe, muss ich jedes Mal dauernd auf die Seite nachschauen, ob irgendjemand antworten kann. Und fand ich irgendwo so für mich, ja, wie denn sonst? Und dann hat er mir das gegeben. Jetzt habe ich scheinbar eben auch herausgefunden, dass du das auch installiert hast, weil ich finde, ja, verdammt nochmal, das habe ich jetzt überall installiert. Leute, das ist auch so eine Funktion, wo ich denke, die gehört standardmäßig ins WordPress, verdammt nochmal. Aber da gibt's ja auch noch mehr Anbieter, ne? Da gibt's ja auch zum Beispiel, wenn du bei die drei Vogonen zum Beispiel guckst, die haben ja da so einen externen Dienst, ne, wo auch ja, sehr bekannt Discuss, ist. Discuss Dingsbums. Hm. Nutzen Sie das? Ach, das finde ich überhaupt nicht schön. Braucht das jemand? Kann mir mal jemand erklären, was da gut dran sein soll? An diesem externen Dienst für die Kommentare. Ich finde das überhaupt nicht schön. Das hatte ich mal bei meinem Tumblr-Blog installiert, weil da nur die Möglichkeit hast. Ja. Aber ja, toll ist es nicht. Ich dachte mal, das ist so ähnlich wie bei einem Forum, wo es so eben über verschiedene Themen, dass du auch wieder drin suchen kannst und so weiter. Es ist ja nicht, du findest ja nie etwas da drin. Klar, für den Blog funktioniert es schon, nur dass deine Leute sich dann speziell identifizieren müssen. Also ich finde das sowas von bescheuert. Oder ich habe es nicht kapiert. Also wenn irgendjemand mir das erklären kann, bitte erklärt mir das, so dass man das braucht. Ja gut, warum man das braucht, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß halt, dass es viele Blogs nutzen, ne? Ja, darum wundert es mich ja. Ich würde so etwas nie einbauen. Und mich dann wundert, dass ich keine Kommentare bekomme, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal bei irgendjemandem gesehen, wollte ich Kommentare abgeben, habe gesehen, der hatte dieses Tool, weil ich, du kannst mich mal kreuzweise. Ach, deswegen hatte ich keine Kommentare. Du hast das eingebaut? Ja, ja, bei Tumblr damals. Aber ich, also da muss ich schon unbedingt etwas dazu sagen wollen, dass ich dieses Plugin brauche. Also nutze, mich da anmelde und nee, also das ist auch so lausig programmiert und die Darstellung, also Leute, kann mir irgendwer sagen, was da der Vorteil dabei ist. Nicht. Ja, ich nicht. Vielleicht die Heidi, wenn sie mir nur ein Bier bringt, gell? Ja. Eine ja, noch. Raid bringst du immer alleine. Ja. Stell mal eine Runde mit. Mhm. Komm, wir haben jetzt noch zwei Plugins und dann haben wir es. Dann brauche ich auch mindestens 2 Liter Bier. Oh! Was haben wir denn da noch? Dann etwas, was wir ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen haben, sind natürlich die ganzen sozialen Medien. Also einerseits sind ja das eben mal diese komischen Knöpfe da unten dran. Mhm. Und das andere ist noch so ein Nebenplugin, das ich jetzt extra hier aufgenommen habe, obwohl wir es nirgends installiert haben, weil immer alle schreien danach, das will man. Und gerade Richtung Berlin kam da jetzt wieder neu. Ja, also die Pod-Union ohne diese Social-Media-Dings drin, das ist doch eh nicht zu gebrauchen. Leute, ich Entschuldigung, aber ich finde es scheiße, aber das heißt nicht, dass es so ist. Ich lasse mich auch gerne von etwas anderem überzeugen. Das Ding nennt sich PuddyPress und macht einfach aus dem WordPress-Blog etwas Ähnliches wie Facebook. Also damit man sehr einfach kommentieren kann und dann kann man im Prinzip, also wenn wir jetzt wieder an die Pod-Union-Seite denken, kann man bei den verschiedenen Podcasts etc. kann man Kommentare einsetzen, man kann die auch so gruppengeschützt machen, also dass nicht alle sehen und so weiter und so fort. Also ähnlich wie halt Facebook oder sonst was aus. Also man kann sich eine Community aufbauen praktisch. Genau. Und ich finde, Leute, wenn ihr Community aufbauen wollt oder sonst irgendwas, ja, dann nutzt doch verdammt nochmal Facebook ab, doch nicht oder sonst was. Also brauchen wir jetzt nochmal was? Aber eben, ich kann mich irren. Also wenn jemand wirklich findet, hey, mal, das braucht es unbedingt, dann bauen wir das gerne ein. Kein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich es anschaue, finde ich, braucht man das wirklich? Also wenn irgendjemand mich überzeugen kann oder Lust hat, das bei uns einzubauen und er ein bisschen Ahnung hat von WordPress, damit das Ganze nicht gleich abstürzt, der kann Adminrechte haben, dann darf man das einbauen. Kein Problem damit. Die Frage ist halt, warum soll ich jetzt dahin gehen, was Eigenes machen, wenn es genug Strukturen gibt? Ne? Genau. Also nochmal irgendwo Kommentare sammeln, finde ich Quark. Ja, eigentlich aber will der Podcaster die Kommentare auf seinem Blog und nirgends anders. Aber wenn man schon wieder hört, wo es herkommt. Na gut, was haben wir denn noch? 2-Click-Social-Media-Buttons. Ja, also da haben wir ja vorher, als du auf der Toilette warst, haben wir mit Kai schon darüber gesprochen. Eben, es ist relativ gefährlich, diese Media-Buttons, die man ja heutzutage unter jedem Artikel drin hat, wo man draufklicken kann und dann wird gleich in Facebook, Twitter oder sonst wo dieser Artikel promotet. Ist ja grundsätzlich wichtig, weil ist ja gut, wenn es promotet wird. Das Problem ist einfach, die meisten dieser Media-Knöpfe, vor allem eben, wenn ihr diese Luftblase daneben habt, die angibt, wie viel das ihr schon geliked oder getweetet oder was auch immer seid, das braucht grausam Power und gleichzeitig erfährt Twitter, Facebook und so weiter sehr viel über eure Benutzer. Ob ihr das wirklich einsetzen wollt, überlegt euch das zweimal. Wer trotzdem diese Knöpfe will, aber ungefährlich, der nimmt dieses Plugin, das nennt sich Zweiklick Social Media Button, dann kommen auch diese Button und dort muss man eben explizit einschalten, also da muss der Benutzer, der das braucht, explizit sagen, das und das will ich. Und nur dieser Dienst wird dann auch verknüpft und sieht natürlich auch von diesem Benutzer die Daten. Aber der will ja dann das auch explizit. Und so kann jeder Benutzer selbst entscheiden, will er das oder nicht. Und dieses Plugin braucht keine, also fast keine Performance. Ist also sehr schnell, weil es eben nicht permanent verknüpft ist. Der einzige Haken, wo das Ding hat, es ist nicht, also die Knöpfe sind nicht wahnsinnig sexy. Aber wer ein bisschen CSS kann, der kann die auch im Plugin, gibt es ein Fenster, wo man es austauschen kann, der kann seine eigenen Knöpfe einpflegen. Cool. Ja, ich glaube, ich hatte es auch mal im Einsatz, aber aus irgendeinem Grund habe ich es wieder weg. Wieso? Also ich hatte noch nie größere Probleme. Die Darstellung, das ist das einzige Problem, Sie sehen. Man sieht einfach, jetzt unterstelle ich jemandem etwas ganz Böses, aber man hat so das Gefühl, es ist ein Programmierer dahinter und nicht ein Designer. Also sie sind einfach nicht hübsch. Aber wer hübsch will, der kann das auch selbst machen. Es ist nicht so schwierig, Knöpfe zu designen. Das braucht nicht so viel. Also solche Knöpfe haben wir gar nicht bei uns. Ja. Ja. Das wäre es grundsätzlich. Ich denke, eins müssen wir auf jeden Fall noch absolut betonen. All diese Plugins sind keine Empfehlungen. Und keine Tipps oder sonst irgendwas. Also kommt gar nicht auf diese Idee. Und Eigenverantwortung. Ja? Wir übernehmen keine Haftung, wenn er euren Blog zerschießt. Nee. Und wenn ihr kein Backup gemacht habt und euren Blog sowieso verschießt, dann tut es uns nicht mal leid. Wir wollten euch einfach mal eine Übersicht geben, welche Plugins das wir nutzen und welche das wir gut finden oder nicht. Und da gibt es garantiert noch 1000 andere und andere Meinungen und so weiter. Für jeder, der eine andere Meinung hat oder natürlich auch Plugins kennt, die ihr findet, das ist ein absolutes Muss. Also nicht jeden Haufen Quatsch hier angeben, aber wo ihr findet, absolutes Muss, bitte gebt das an. Es kann natürlich absolut sein, dass wir noch etwas nicht beachtet haben. Wäre interessant, dass eine halbwegs aktuelle Liste zu haben. Für alle, die diesen Podcast nicht im April oder Mai 2014 anhören, sondern irgendwann im Jahr 2600. Achtung, diese Plugins, diese Liste gilt nur für jetzt. Weil vor einem halben Jahr hätte ich euch ganz andere Plugins empfohlen. Also immer aktuell dabei sein. Das ändert sich permanent. Ja, und jetzt kommen wir zu der großen Frage, die wir, weil wir so gespannt waren auf diese Plugins, nämlich im Vorgespräch gar nicht geklärt haben. Ja. Und wir eigentlich unseren Hörern versprochen haben, dass wir das immer angeben, nämlich das Thema der nächsten Folge. Was machen wir da? Titelfindung für den Podcast. Ja, finde ich gut. Das traue ich mir zu. Ja, ja. Dafür bist du ja auch bekannt. Und da bin ich einfach nicht dabei und dann darfst du den Leuten mal verkaufen, wieso, dass du Romane schreibst. Also, du meinst, welchen... Dann kommst du mit mir auch nicht krach. Also dann bin ich nächstes Mal nicht dabei, dann ist das wunderbar. Du meinst die hochkomplexen Algorithmen, die wir einsetzen, um... Okay, ja gut, dann ist das nächste Thema... Bin ich ja gespannt. Also es gibt auf jeden Fall einen kürzeren Podcast als heute. Ja. Und jetzt will ich meine 2 Liter Bier. Ja, und die Blaska bilden wir da gleich die Spielen anfangen. Wie gesagt, trink mal aus. Jo. Okay. Macht's gut. Ja, tschüss. Servus. Bye-bye. Ciao. So, Podcast Community.